Behind every European tragedy, there is a smiling German. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Hallo. Was ist da los? Guten Abend. Ton? Ich denke nicht, dass wir immer noch ohne Ton sind, oder? Nee. Gott. Oh, ja. Lustige Woche war das wieder, würde ich sagen. Und wir stürzen uns einfach gerade hinaus in die Sachen, die passiert sind. Ja. Heute war der Rolling Stone. Genau, das war der Rolling Stone mit einer ganz bescheuerten, also reiht sich ein in diverse Stimmen, die jetzt irgendwie meinten, dass der Andy No da irgendwie Profit draus schlägt oder so, sich da irgendwie zum Opfer jetzt macht oder so. Und die Antifa, die arme kleine Antifa, die nichts getan hat, dämonisiert. Außer ihn verprügelt. Das ist so, wenn man Opfer schafft, dann können die sich an dem Opferstatus ein Stück weit hochziehen. Das müsstet ihr aber eigentlich wissen, liebe Progressive, weil ihr das ja genauso macht. Ja, der NGO, finde ich auch lustig, dass der NGO heißt, in dem Kontext, hat selber auch Political Sciences studiert und ist dann auch absichtlich mit diesem Aktivistenbewusstsein in den Journalismus gegangen. Deswegen muss er sich immer solche Vorwürfe gefallen lassen. Aber ab dem Punkt, wo er halt wirklich nur über irgendwelche Demonstrationen Presseberichterstattung betreibt und dann aus der Menge rausgegriffen und angegriffen wurde, wie es ja in der Vergangenheit war, das lässt sich dadurch nicht mehr entschuldigen. Aber man muss sagen, er versteht sich selber auch als aktivistischen Journalist, der aber versucht, es objektiv darzustellen. Und das meiste, was er macht, ist ja Videodokumentation von irgendwelchen Events vor Ort. Man stelle sich einfach mal vor, auf einer AfD-Demo steht die Stokowski am Rand. Oder was weiß ich, ein Mensch steht der Lobo am Rand und die greifen den raus und verpassen ihm eine Abreibung. Was dann los wäre und wie sich die Presse dann davor stellen würde und sagen würde, es geht nicht, dass man unsere Leute so angreift. Sobald es halt jemand ist, der nicht nach der Pfeife tanzt, gibt es halt solche Artikel. Ja, ihm wird ja vorgeworfen, dass er solche Attacken provoziert. Allerdings, der Punkt ist der, die meisten finden auf Video statt und deswegen kann sich jeder selber davon überzeugen, wie viel davon Provokation ist. Ja, nur als Aktivistenjournalist sozusagen versuchen, irgendwie objektiv zu berichten, ist das schon zum Scheitern verurteilt. Also dann, wenn er sowas macht, wenn er da unbedingt einseitig sein will, dann soll er auch irgendwie einseitig berichten. Peng, ist ja nicht verboten. So. In meinen Augen berichten der überwiegende Anteil der Journalisten einseitig. Ob sie das bewusst machen oder unbewusst. Also ich war da früher noch idealistischer und meinte so, ja. Ja, nur warum er so einen Anspruch hat, das läuft mir so richtig nicht ein. Ne? Ja gut, aber das haben ja alle von diesen Aktivisten. Auch der Reste wird das von sich weisen, dass er irgendwie dadurch ein schlechterer Journalist ist, dass er seine Haltung da reinbaut. Ich habe mir auf jeden Fall das Interview mit ihm angeguckt beim Joe Rogan und da hat er eigentlich nichts davon erzählt, dass er da irgendwie Aktivismus betreiben würde. Er hat nur gesagt, dass halt eben diese Antifa da in Portland wohl ziemlich große Unterstützung hätte und auch so interessante Sachen wie, dass irgendwie der Bürgermeister da irgendwie auch gleichzeitig der Polizeichef ist in der Stadt irgendwie. Und also so merkwürdige Gewaltenteilung, die da irgendwie nicht vorhanden ist und solche Dinge. Und ja, dass man da halt ziemlich, also quasi, wenn jetzt der Bürgermeister sich da irgendwie auf die falsche Seite schlägt, dann wird er nachher nicht mehr gewählt oder so von den Heinis da. Das ist dann so. Ja, aber Portland ist doch auch so ein SJW Central, oder? Ja, schon ziemlich, ja. Das ist ja auch Bay Area, oder? Nee, ist nicht Bay Area. Nee, ist ein bisschen drüber. Das ist in Oregon. Okay, was ist das auf der anderen Seite von der Brücke in San Francisco? Das ist Oakland. Oakland, siehst du, habe ich verwechselt. Ja, genau, also auf der anderen Seite ist Oakland und unten drunter in der Bucht ist nochmal San Jose, die Millionenstadt, von der ganz wenig gesprochen wird. Aber ist auch nicht auch nicht viel friedlicher als Oakland. Ja. Im Also Chat kommt die dann Frage nach der Geschichte. Es wurde da behauptet, es sei schnellbindender Zement in den Milchshakes gewesen. Das ist aber, soweit ich weiß, nur eine Aussage von irgendwem gegenüber der Polizei, aber es ist nie wirklich bestätigt worden. Das nur dazu. also mit dem Zement ist hässlich, wenn das gemacht wird. Naja, Also ja, ich aber in es gibt dem. halt wirklich auch Bilder davon, wie die Leute das getrunken haben. Okay. Und so, also deswegen, also wenn sie ihren eigenen Leuten zum Trinken Milchshake mit schnellbindendem Zement gegeben haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, es mag sein, aber so oder so, wenn man Leuten sowas ins Gesicht wirft, das ist immer, es geht immer nicht. Also auch mit einem normalen Milchshake, Ja, Leuten das wurde irgendwelche ja auch Flüssigkeiten so. ins Gesicht werfen. Es ist immer gefährlich. Also. Es wurde ja auch so belächelt, auch von so dem linkeren Spektrum, so nach dem Motto, ja, unten Milchshake, aber dass das halt nur der Anfang ist. Also, dass sich das auch hochschaukeln kann und dann fliegt beim nächsten Mal ein Stein oder eine Flasche oder das Kantholz. ist halt für den Arsch. Ja, Ja, diese diese Sache Sache mit der mit Torte ins Gesicht haben wir ja hier auch immer wieder in regelmäßigen der Abständen. Ne? Peng. Jemand meinte auch, andersrum würde das nicht gehen oder so. Da dachte ich auch, ja gut, wenn ihr jetzt den schwarzen Block die Milchshakes hinterher schmeißt, das sieht vielleicht gut aus, aber ob das wirklich dann funktioniert, weiß nicht. Ja, nee, aber wenn, dann wird man das ja nicht gegenüber dem schwarzen Block, sondern gegen ihren Meinungsführer machen. Wie zum Beispiel dem Typen, der Antifascist Handbook geschrieben hat. Aber da Ja. die Schiene oder sozusagen den Weg runtergehen, hoffe ich nicht, dass es die Gesellschaft tut. Also. Nee, das stimmt. Lebensmittel soll man ja nicht mitspielen. Mark Berry, Antifa, der Antifascist Handbook. Genau den meinte ich. Ja, wir bleiben beim Thema Journalismus und so. Dieses hier ist der Herr Michael E. Mann, der. Das ist derjenige, von dem es jetzt hieß, also das ist der mit der berühmten Hockeyschläger-Grafik, wo jetzt also dieser Prozess auf jeden Fall zu Ende gegangen ist und das darüber geheißen hat, er hätte den verloren, fälschlicherweise. Und darum geht es nämlich jetzt hier auch in diesem Tweet, den er hier gemacht hat, beziehungsweise diesen mehreren Tweets. Wo sie denn hier nochmal gezeigt haben, worum es dabei überhaupt ging. Also das Ganze war ein Verleumdungsprozess von dem Michael E. Mann gegen diesen Tim Ball und der wurde jetzt quasi eingestellt, nachdem er schon irgendwie 8 Jahre gelaufen ist oder so, weil die Seite vom Tim Ball quasi gesagt hat, so ja, das ist ja keine richtige Verleumdung, dem glaubt ja eh keiner und der ist ja schon so alt und so gebrechlich und dieser lange Prozess und so weiter und so fort und deswegen haben die jetzt diesen Prozess eingestellt. Und das hat also überhaupt nichts mit dieser Validität von der Theorie zu tun oder so, kein bisschen. Aber ja, es wurde halt bei diversen Medien aus dem alternativen Bereich, die auf solche Sachen da ziemlich stark schauen, halt eben irgendwie behauptet, dass da Aber die jetzt Verleumdung irgendwie. stand doch damit in Zusammenhang mit seinen fachlichen Aussagen, oder nicht? Ja, aber Also es gibt überhaupt das ist kein doch Urteil zu irgendwie. der Verleumdung. Dazu gibt es schon mal gar kein Urteil. Es Ach wurde so. jetzt einfach eingestellt wegen diesen Sachen von wegen so, naja, der ist ja so alt und so weiter und so fort und dem glaubt ja eh keiner. Und ja, also an der Theorie ist überhaupt nichts. Also dieser ganze Prozess hat jetzt mit der Theorie überhaupt nichts zu tun. Und da erinnert sich auch nichts Wenn da gar dran. kein Urteil gefallen ist, kann man natürlich auch nicht sagen, wie wer das gewonnen haben soll. Ja, sehe ich genauso. Und aber es ist ja auch Komisch, so, ne? dass der sozusagen der Erfinder der Hockeyschlägerkurve seine Daten nicht preisgeben will, Nee, das auf ist denen auch nicht das so. Modell Nee, das passiert, stimmt nicht. oder? Nee. Basiert nicht? Nee, nee. Okay. Es spielt ja in dem Fall auch nicht so richtig die Rolle, ne? Es geht Nee, ja in dem darum. Fall sowieso nicht, aber ich dachte, das wäre auch so einer der Streitpunkte, warum. Aber wenn Ja, Chris gut, sagt, das auch. stimmt nicht, Auch dann okay. glaube ich das gerne. Aber interessant, also ist dann vielleicht auch der Grund, warum der Mainstream das nicht aufgegriffen hat oder so. Da wurde sich ja teilweise auch beschwert. Stimmt ja auch irgendwie dann, wenn es wirklich so gewesen wäre, wie kolportiert, dann wäre das auch was für ein Mainstream gewesen, aber so natürlich nicht. Ne? Ja. Klar. Haben Sie vielleicht mal recherchiert, wer weiß. Das war ja nochmal die Waldbrände von letzter Woche. Ah, sexy. Ja, wobei ich noch nicht verstanden habe, ob das nur Waldbrände sind. Nee, das sind Hitzeherde. Brände insgesamt, oder? Glaube ich. Hitzeherde sind das im Prinzip. Und man kann, oder ich habe so gedacht, wenn man jetzt die Tagfunktion ausschaltet und sich nur die Sachen anzeigen. Hier steht Brände. Die auch nachts brennen. Okay, Feuerstein. Aber zum Beispiel, wir sehen hier ja in der Sahara einige von diesen Stellen. Und da kann es sich meiner Meinung nach schlechterdings um Waldbrände handeln. Ja gut, um Waldbrände. Deswegen glaube ich, dass alle Brände... Ja genau, du kannst aber auch zum Beispiel irgendwie reinzoomen bis auf eine, was weiß ich, auf ein Stahlwerk oder so. Das ist dann auch eine Hitzequelle, das ist aber kein Feuer natürlich, ne? Okay. Ja. Da gucken wir jetzt in Libyen ganz genau hin. Hier mit Da der rote Punkt, der ist es. Ja, wenn du den ankriegst, dann kriegst du Zahlen angezeigt, das hilft dir ja auch nicht weiter. Hier gibt's Wasser, also, hier gibt's bestimmt noch einen Wald. Map data not yet available. Noch näher geht's nicht. Das sieht nee, das war schön. Jetzt so, da wusste Kollege, wo jetzt so ein Stahlwerk ist und hat dann eben da drauf gezoomt und da war dann auch ein roter Punkt eben drauf. Ne? Deswegen weiß ich das jetzt so. Ja, das ist an sich eine Karte, wenn man rausscrollt, sieht man die Feuer der ganzen Welt. Das ist einfach nur eine eindrucksvolle Karte. Ja, das meiste werden wohl Feuer sein von irgendwelchen Rodungen oder sowas. Und ja, ist einfach nur eindrucksvoll zu sehen. Es wird ja sehr viel über den Amazonas immer noch geredet, wegen den Bränden. Und über Afrika wird sehr wenig geredet. Da gab es auch einige Memes, die ich diese Woche durchs Internet habe fliegen sehen. Und da fand ich einfach diese Webseite ganz schön mal vorzustellen. Da sind alle Brände, die gemeldet werden, weltweit an diesem Alarmsystem angeschlossen und auf dieser Webseite visualisiert. Ja, und das wird mit Satelliten ja auch gemessen, ne? Also diese Daten sind ja auch da. Ja, hier fließen Daten aus verschiedenen Quellen ein. Ja. Kannst du einstellen an der rechten Seite auch, was für Daten du da angezeigt haben möchtest. Ja, einfach nur eine interessante Visualisierung. Ja, wie gesagt, ich dachte, wenn man jetzt die Tagsgeschichten ausmacht, dass man dann vielleicht die Sachen hat, die auch nachts brennen oder so, aber ja. Wie genau das ist, weiß ich nicht genau. Ja, und das ist diese Kicker-Geschichte hier. Da gab es ja mal dieses mit der jungen Dame, die einen Flüchtlingsfreund hatte und dann alle möglichen Hin- und Her-Geschichten mit, dass er dann erst irgendwie jünger gemacht wurde, als er eigentlich ist. Und natürlich die Leute sich auch seine Social-Media-Profile angeguckt haben und da alle möglichen Aussagen gefunden haben, die jetzt nicht so fröhlich sind, aber es wurde halt alles so ein bisschen präsentiert, so nach dem Motto so, ja, hier Vielfalt und so, alles in Ordnung. Und jetzt gab es halt so ein Video, was uns ja auch vielfach irgendwie zugeschickt wurde, wo halt dieses Mädchen jetzt irgendwie so ein Poetry Slam Krempe da irgendwie gemacht hat, wo es irgendwie um Vergewaltigung ging und solche Dinge. Und die Leute jetzt irgendwie meinen, so, dass ihr das jetzt passiert ist und so, da muss ich euch aber ehrlich mal sagen, Leute, ich meine, wir machen das ja jetzt hier nicht seit gestern und so und irgendwie irgendwelche kleinen Mädchen hier, Teenager, Leute mit Vielfaltskrempel und so und irgendwie das irgendwie interessant finden und so ein Zeug, also dieses ganze Ding von wegen wir machen jetzt hier mal irgendwie. Ja, also solche Sachen gibt's halt andauernd, dass die Leute da irgendwelche Poetry Slams machen, wo sie irgendwie erzählen, ja, oh, das Patriarchat unterdrückt mich ganz furchtbar und überall gucken mich die Leute an und so ein Kram. Und ja, also und die Mutter von der hat halt eben auch gemeint, das wäre Fiktion und ich glaube das auch ohne weiteres. Also das ist auch so vorgetragen, so wie hier, ich nehme euch jetzt mal mit irgendwie in ein interessantes Szenario irgendwie so, also das jetzt irgendwie so als erwiesen anzusehen, dass der Typ sie da irgendwie vergewaltigt hat, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Also ich glaube, sie hat auch geschrieben, was die Mitleidswelle quasi, oder wie? Mit dem Poetry Slam. Nee, ich glaube, sie hat aufgeschrieben, was die Leute so darüber denken oder so. Also das ist auch so eine Herleitung, die ich dann nicht so unlogisch finde, dass man das so aufschreibt. Ja, weil das kann man ja auch ein bisschen Fantasie distanzierter halt, rüberbringen, ja. Auf einer Bühne, ne? Ja. Wenn ich so ganz involviert. Also, was ich sagen muss, ich bin ja so ein bisschen so ein Sprachästhet und ich finde den Vortrag grauenhaft. Wirklich einfach grauenhaft, weil das ist so Küchenreim Das hat mit Poetrie, wie im Poetrie-Slam, nichts zu tun. Ja, das ist auch irgendwie nicht so emotional. Ich habe mir einen Teil davon angehört. Das ist so, ja, warum musste der Bäcker schon schließen? Ich wollte doch noch ein Teilchen genießen. So auf dem Niveau wird da gereimt, das ist unerträglich. Das, also rein vom Formalen her für mich unerträglich gewesen. Und ob sie da jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, ich finde es ein bisschen... Ich glaube auf keinen Fall. Guckt euch nur mal an, wie die Dame dabei lächelt und so, wenn sie das da irgendwie vorträgt. Und dafür habe ich einfach in dieser Zeit jetzt schon zu viele von solchen Sachen irgendwie gesehen. Diese ganze Opferei da irgendwie mit, also ja, das ist Standard. Guckt euch irgendwie feministische Poetry Slams, da gibt es bei YouTube über Jahre gesammelt aus dem amerikanischen Raum größtenteils alle möglichen verrückten Sachen da. Was wie war das da mit den meinen. Zornigen Brüsten? Ja, lauter so Zeug. Zornigen ja. Brüsten? Du kennst Sachen. Ja, nee, eben. Das kann ich schon Weltraum machen. So. Also, ich ja. Fragt, ob die beiden noch zusammen sind, das weiß ich nicht. Ja, ich meine, nicht. Ja, deswegen ist das auch irgendwie so, also das finde ich so zusätzlich, macht das Ganze die Story dann unwahrscheinlich halt. Weiß ich nicht. Aber angeblich sind die noch zusammen, ja. So gelesen. Ja. Mia gegen den ehemaligen Fußballer Herr M. wird ermittelt. Und angeblich, weil die Ex-Freundin oder Freundin irgendwie der Polizei Bilder gezeigt hat, die sie von ihm angeblich per WhatsApp bekommen hat, beziehungsweise von seinem WhatsApp-Telefon, von seiner Nummer. Und jetzt schreibt hier der Wildblog, das ist aber gar nicht von der Frau ausging, sondern von einem anonymen Tippgeber. Und der anonyme Tippgeber, da gibt es andere anonyme Tippgeber, die haben hier den Bildblock einen Tipp gegeben, anonym, dass es die Bildzeitung selber war wahrscheinlich, die der Staatsanwaltschaft da irgendwelche Informationen gegeben hat. Und wo auch immer dann Bilder wirklich herkommen, offensichtlich gab es ja wohl wirklich welche, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die Bildzeitung hat es hier laut bildblock.de selber eingestiehlt. Und ich finde, das ist schon schwer entlastend für den Metzel da. Ja, ich habe da eh nicht so viel dann gesehen an der Geschichte, aber man weiß ja, wie das an den Leuten klebt, sowas. Ne? Ja, die Geschichte war doch wohl, dass sie zur Bild gegangen ist und die Bild dann zur Polizei. Ja, eben nicht. Das ist nicht, ja, ne? Eben das nicht, ne? Ja sehr merkwürdig. Also der Staatsanwalt erklärte, dass ein Tippgeber. Achso, dann hatte der Kubicki hatte doch dazu gesagt, dass irgendwie, dass er diese Vorverurteilung unmöglich findet von der Bild-Zeitung. Und die Bildzeitung hat das so gedreht, dass er gesagt hätte, dass er die Untersuchung an sich irgendwie ja, genau. Irgendwie finden würde oder so. Das ist auch nur Frechheit gewesen eigentlich von der Bild. Ne? War gut, so sind sie. Nur hier haben sie dann eben tatsächlich das scheinbar selber angestiehlt. Genau. Nach unserer Information kam der Tippgeber, der Hinweis von der Bildzeitung selber, also an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft. Ne? Ja, Unschuldsvermutung. Jo, schauen wir mal. Das ist dann liegt im Ermessen der Medien. Ja, ist aber so eine Sache. Wenn er ja. Direkt irgendwie seine Jobs beim Fernsehen irgendwie ruhend gestellt oder so. Ja, mal gucken. Ja, spricht ja nichts dagegen, wenn man im Rahmen der Ermittlungen auf sowas stößt, das an die Polizei zu geben, aber man kann dann über die polizeilichen Ermittlungen berichten, wenn da wirklich was bei rauskommt. Mhm. So viel sollte eigentlich. Ja, es gäbe einen Anfangsverdacht. Ein Anfangsverdacht ist, wenn man einen Hinweisgeber hat, zum Beispiel. Das ist also dann wirklich ganz schön wenig. Das kann im Prinzip jeder selber veranlassen, sozusagen, so einen Anfangsverdacht. Ja, vor allem, wenn auch gleichzeitig diskutiert wird, ob man überhaupt die Nationalität eines Täters in einem Gewaltverbrechen nennen darf. What about this, oder wie heißt das? Ja, ContraPoint kannte ich gar nicht, bevor diese ganze Scheiße hier passiert ist. Wer ist denn ContraPoint? Woke, Leftist, BreadTube, Videomacherin. Also. Ja, ich muss auch sagen, jemand, der ziemlich populär war bei diversen Leuten, aber alle Videos auf jeden Fall, die ich mir vorhin angeguckt hatte, fand ich so ein bisschen... Naja, also zum Beispiel dieses Insta-Video, was sie mal gemacht hat, hatte ich sehr viel dran auszusetzen. Dann so ein Jordan Peterson-Video, was sie mal gemacht hat, und da hat sie zwar nicht irgendwie komplett nur gesagt, dass er scheiße ist oder so, aber ja, so zwischen den Zeilen auf jeden Fall. Wird an der Uni vorgespielt und öfters ja, genau. Mal in den Medien. Das ist genauso was, was halt heutzutage viele von den Leuten auch, die sich von uns ein bisschen abgespalten haben und so und die eher auf dem marxistischen Trip Rote Angst und so unterwegs sind, ganz super YouTuber finden. Und was hat ContraPoint so Böses gesagt, dass man sie von Twitter verjagt hat? Und naja, dass es Menschen gibt, die sagen, sie wären Transgender, obwohl sie es gar nicht sind. Nein! Oh. Wow! Nein, es ist ja schlimm. Gott, ja, dann war das wohl zu Recht, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also auch ohne dass man irgendwie eine Chance gibt oder so, muss diese Person erstmal leiden. Weil, also, ich habe so viel Mist darüber gesehen. Mein Lieblingstweet war der, dass sich Cis-Menschen aus der ganzen Geschichte rauszuhalten haben, weil das eine Sache innerhalb der Trans-Community sei. Also, wenn wir jemanden wegmobben, der genauso ist von der Sexualität wie wir, dann geht das die anderen Sexualitäten nichts an. Das heißt, wir Heterosexuellen dürfen uns untereinander so lange mobben, bis der Arzt kommt, aber die Transsexuellen, die Homosexuellen, die dürfen sich da nicht beschweren. Ich bin genderfluid. Ich bin jedes Mal, wenn wir 48 Sekunden haben, kurz Transgender. Deswegen darf ich mich darüber unterhalten. Da kommt das Büro für innere Angelegenheiten der Trans-Community. Das kommt dann ermittelt. Nein, ich muss sagen, so vor einem Jahr oder so hätte ich das noch wirklich schade gefunden, einfach nur daraus hinaus, dass halt ein Mensch aus halt weggemobbt worden ist und sein Account halt geschlossen hat. Mittlerweile muss ich aber sagen, ich habe so viel Cancel Culture Schaden gesehen von der Linken, dass ich es einfach nur feiere, wenn es bei denen brennt. Also das ist auch keine gute Einstellung. Ich weiß nicht, wie lange ich die beibehalten werde. Aber ich habe mich in dem Fall einfach nur gefreut, dass die Linke sich selber auf ist. Also weil ja, es ist so die oft. Dynamik hat sich halt ein bisschen verändert. Vor einiger Zeit war es ja so, dass eine Seite dominiert hat und die ganze andere platt gemacht hat und das recht einseitig immer war. Und jetzt kommen immer mehr Leute von aus der anderen politischen Ideologie, die halt auch unter die Räder kommen. Und da wird sich immer drüber aufgeregt. Aber anstatt mal anzuhalten und zu denken, okay, Moment mal, es trifft uns jetzt selber, machen wir hier vielleicht was falsch, wird ja trotzdem weiterhin diese Cancel Culture gefordert. Und deswegen fällt es halt auch wirklich schwer, Mitleid da zu haben. Mhm. Ja, weil Counterpoints, ich weiß jetzt nicht, wie die in Richtung Cancel Culture argumentiert hat, aber dass die vehement dagegen war, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wisst ihr das zufällig? Was da die explizite Meinung dazu war. Hat sie auch Cancel Culture gefordert? Wenn ja, dann ist Mitleid wirklich unangemessen. Ja, was auf der menschlichen Ebene kann man trotzdem Mitleid mit jemandem haben, der für eine Meinungsäußerung weggemobbt wird, auch wenn er so dumm war, das vorher selber zu fordern. Aber natürlich ist es nicht wirklich. Ich meine, ich habe mal ein Video von ihr gesehen, wo sie sich über Dog Whistling ausgelassen hat und wo sie halt meinte, dass es halt wichtig ist, dass wenn die Alt-Right sowas wie das Okay-Sign postet auf 4chan, dass man dann direkt auf das Zeichen halt auch verzichten soll, wo ich mir halt auch dachte, ja, gib halt irgendwelchen Leuten Macht über dich, weil du paranoid bist, weil, keine Ahnung, ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Also, ja, der hat Jesse Signer den ContraPoint-Skandal auseinandergenommen. Also, und wie gesagt, vielleicht ändere ich mich mit meiner Empathie dafür auch wieder. Ich weiß es nicht, was da richtig ist. Eigentlich missfällt es mir, wenn jemand nicht mehr sprechen kann, wenn Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite kommt halt sehr viel Druck von der Linken für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und dann denke ich mir so, wenn es einen von denen trifft. Ist alles klar geregelt, ja. Ist alles klar geregelt. Ja, naja, ich meine, in diesem Fall im Prinzip hat sie sich ja dann zurückgezogen, denke ich mal, ne? Oder wurde sie gebannt? Nee, nur, ist halt nur ihren Twitter deaktiviert. Also. Ja, das wird ja, denke ich mal, wegen dem wunderbaren Dogpiling gewesen sein von der Clique. Hm. Die ganzen Taktiken, die man Gamergate immer vorwirft. Das haben die bei Gamergate gelernt, nehme ich an. Ja, Gamergate taught the cancel culture left. Ja, True Fruits und kein Ende, könnte man sagen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland klärt uns auf, dass die glauben, dass das nicht funktionieren wird mit der Strategie von True Fruits, mit ihrer provozierenden, provokanten Werbung, weil man damit ja nur die ganz dummen Leute erwischt, ja? die nicht woke sind, die nicht in die andere Richtung gehen. Es wird also nochmal die Geschichte mit dem Comeback aufgearbeitet, mit dem stilisierten Penis, den man mit Sonnencreme auf den Rücken eines Models gemalt hatte, dem stilisierten ejakulierenden Penis. Bei Facebook sind weiterhin die Werbemotive für True Fruits Produkte mit folgendem Satz abrufbar. Achtung, diese Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden werden. Finde ich schon mal sehr gut, dass sie selber zugeben, dass da sogar ein ziemlich deutlicher Disclaimer drunter steht, wie das gemeint ist und dass sie sich trotzdem aufregen. Charlotte Roche wird besprochen, die ja dazu aufgerufen hat, das zu boykottieren und in Supermärkte zu gehen und die True Fruits Sachen im Regal nach hinten zu räumen und andere von Coca-Cola hergestellte Smoothies nach vorne zu räumen, was ja auch irgendwie wieder so eine Sache ist, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann, Linke. Und natürlich auch, man kann selber Obst essen, das hatten wir ja letzte Woche schon, dass Charlotte Roche den unglaublichen Geistesblitz hatte, dass man ja auch selber Obst essen kann, statt einem Smoothie zu trinken. Das halten die, glaube ich, dafür Humor, oder? Smoothies müssen erwachsen werden. Und was mich richtig, also warum ich den eingereicht habe, ist der letzte Abschnitt, den ich kurz vortragen möchte. Sollte True Fruits als potenzielle Kunden tatsächlich ausschließlich diejenigen im Auge haben, die sich von der vermeintlich grassierenden politischen Korrektheit provoziert und genervt fühlen, wäre das mit Sicherheit ein verkaufsstrategischer Fehler. Denn die trinken keine Smoothies, sondern eher Doppelkorn. Wow. Oh Mann. Wie armselig muss man sein, Redaktionsnetzwerk Deutschland. So einen Vorurteil rauszuhauen. Um sich so zu blamieren, wenn man vorher darüber spricht, dass Leute sich von einem Witz bedroht fühlen, aber dann gleich eine ganze Leute in die Alkoholikerschiene stecken und jetzt könnte ich anfangen zu jammern, weil ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich schlechte Erfahrungen mit einer Alkoholikerin gemacht habe und ich fühle mich gerade irgendwie voll in eine Ecke gestellt, obwohl ich letzte Woche 2 True Fruits Smoothies getrunken habe. Lieber Imre Grimm, was ist mit meinen Gefühlen? Hashtag Mars Affe seine Gefühle, rettet sie. Im Austeilen ist die Firma aber besser als im Einstecken. Fuck you. Ja komm, aber das mit dem Einstecken ist eh so eine Sache. In der Regel ist niemand so richtig gut im Einstecken. Also. Und, aber jetzt will sie gegen Medien vorgehen. Ja, aber wenn die Medien halt auch ihre Funktion des Berichtens missbrauchen, um solche einseitigen Anklagen zu schreiben, tut's mir leid. Das geht. Imre Grimm ist nicht dafür zuständig zu klären, wessen Gefühle wann wie verletzt werden dürfen. Merken wir ja im letzten Absatz. Ja, aber das führt doch zum Patriarchat. Wenn da so ein Penis auf dem Model gemalt wird. Weißt du? Das Objektifizierung und Dehumanisierung von Frauen in der Werbung. Das ist eine kapitalistische, antihumanistische Propaganda. Muss verhindert werden für den Freiheitskampf. Neues! Also der Sache ist gesperrt worden. Bei Twitter auch. Ich weiß nicht genau, wie lange das für länger ist oder so. Jetzt haben wir seinen Account auf jeden Fall erstmal gelöscht. 2 haben sie ihm geschrieben, dass da nichts zu beanstanden wäre. Und mit dem dritten Brief haben sie ihn dann gesperrt. Hier. Wurde gesperrt. Steht hier was? Sterbt schön. Das war dann zu böse, oder was? Wahrscheinlich. Mhm. Ja, was hat der Böhmermann da gesagt? Der Osten ist nur zu retten mit der Roten Armee und mit einer koordinierten Aktion durch Rote Armee und Royal Air Force. Also das, was Anne Helm und Julia Schramm und diese ganzen Gesichter schon vor Jahren gefordert haben, im Endeffekt, Bomber Harris, do it again. Voll gut. Ja, Böhmermann ist eh, also Böhmermann ist ja so eine Humorgranate, den finde ich echt super, da gucke ich alles, was der macht. Darf Noch man? Besser sind diese Joko und Klaas und also ich habe, also es ist so super, ihr müsst ja unbedingt gucken, Leute, also boah, ey, also ich, also so ich sehr habe ich seit Mario Barth nicht mehr gelacht. Also ich habe ernsthaft mal probiert, ich habe Böhmermann, habe ich mir 2 Sendungen angeguckt und ich habe über die kompletten 2 Sendungen nicht einmal auch nur leichten Mundwinkel bewegen sich gehabt. So ist so gar nichts an Reaktion, wo ich mir auch dachte, das finden die Leute lustig. Habe ich keinen Anschluss zur Gesellschaft? Fehlt da Blei im Leitungswasser bei mir? Ich kann nur sagen, dass der Böhmermann 2, 3 Mal auch schon Sachen irgendwie thematisiert hat, über die wir hier auch schon geredet haben. Zum Beispiel die wunderbaren Leute von Bento und Z und so ein Krempel. Sogar den gleichen Ausschnitt gezeigt, den wir mal gezeigt haben. Die hat er kritisiert, ja. Also ja, ganz bekloppt ist er nicht, aber ist schon wahr. Also so viel Krempel wieder läuft beim Böhmermann. Und ja, auch mit der öffentlich finanzierten Plattform, um da irgendwelchen Humbug zu machen mit Reconquista Internet und so. Ich erinnere mich da noch an die Tage, wo irgendwelche Hirnlosen da ohne nachzudenken irgendwie jeden bei Twitter irgendwie angefurzt haben, weil sie irgendwie gemeint hatten, sie hätten es mit Nazis zu tun. Also. Ja, wenn so ein Böhmermann eine stringente Linie hätte, dann wäre wahrscheinlich gar nicht genug Platz, um das Programm so zu machen oder so. Also der muss ein bisschen offen sein in verschiedene Richtungen, aber das war natürlich auch ein Mensch in der Krache eigentlich. Ja, mal wieder die Bay Area hatten wir ja eben schon kurz. Auch wenn es nicht. Nee, nicht wirklich. Oakland, sondern eben Oakland war. Ja, nee, ja. War auch nicht Oakland, war Portland. Und das ist in einem anderen Staat. Ja, ich weiß ja. Aber wir hatten eben schon mal über die Bay Area gesprochen, weil ich zu doof war, Portland richtig einzuordnen. Das war. Geografie. Aber amerikanische Geografie, wen interessiert denn das? Da gibt es ein bisschen was im Osten, ein bisschen was im Westen und in der Mitte ist irgendwie Las Vegas und Berge und so. Und Kirchen. Ja. San Francisco, eine gesetzgebende Körperschaft der Gemeinde San Francisco hat die NRA zu einer Domestic Terrorist Group erklärt. Also genau das, was der Trump angeblich mit der Antifa machen will. Passiert jetzt in LA gibt es schon eine ähnliche Regelung. Da müssen Firmen, die für öffentliche Gelder irgendwie, also für öffentliche Ausschreibungen sich vorstellen, die müssen nachweisen, dass sie der NRA kein Geld geben, sonst haben sie schlechte Karten, einen öffentlichen Auftrag zu bekommen. San Francisco sagt jetzt, das ist eine Domestic Terrorist Organization oder Group. Ich weiß nicht so ganz, ich hatte die NRA halt bisher als so einen Haufen Waffenverrückte, so ein bisschen Rednecks irgendwie wahrgenommen. Oh, aber Dead Hens, ne? Ja, genau. Aber es ist erstmal eine Sache, das ist gesetzlich nicht bindend, das ist mehr so eine Art Pledge. Ja, also man möchte, dass die Leute das freiwillig nicht machen. Ja, und es gibt Leute, die wollen diese Sache einbauen in den Antragsprozess, dass da ein Nachweis, dass halt in diese Liste die NRA noch mit aufgenommen wird, aber das wird nicht passieren. Ja, das ist so. Ja, die können sich freiwillig daran halten und das nochmal nachfordern, aber wenn die Sachen nicht geliefert werden, gibt es da keine wirkliche gesetzliche Grundlage für. Das möchte ich ja mal hier klarstellen. Wenn man sich das mal adaptiert vorstellt, dann wäre das jetzt auch der Schützenverein, der neben der ISIS gelistet wird oder so. Das ist halt auch irgendwie Quatsch. Also dieser Legislative Body, der hat nicht die gesetzliche Kraft, da irgendwas irgendwie gesetzlich bindend festzulegen in dieser Hinsicht. Das ist rein symbolisch und das ist halt. Die rufen andere Städte dazu auf, da auch mit dran teilzunehmen und das Ganze ist eine PR-Aktion. Ja, aber waren denn zum Beispiel jetzt in den letzten zwei Fällen hier Dayton und Oakland, oder war das, nee, wo war das andere? Dayton und wo war das andere? Odessa, genau. Waren das NRA-Mitglieder oder sagt man einfach, weil die NRA für Waffen keinen Zusammenhang. Es geht nur um Waffen. Es geht nur um Waffen und das ist ein politisches Ziel und als das muss man das verstehen, ja. Die haben ordentliche Anliegen und manche Anliegen, bei denen sie es einfach total übertreiben. Und hier übertreiben sie total. Weil nochmal, das ist also im Endeffekt so wie die Grünen, die hier ständig ein AfD-Verbot fordern, obwohl es gar keine Grundlagen gibt, um ein Verbot auch nur anzustrengen. Ja, okay. Ja, ich meine, man kann jetzt von der NRA halten, was man will, aber im Gesamtkontext in Amerika bieten die ja sehr viele Gun-Safety-Trainings an und haben eine Infrastruktur, die Sicherheitsmaßnahmen eher fördert. Ja, also wenn es die NRA nicht gäbe, dann glaube ich, bei aktueller Gesetzeslage wäre es viel unsicherer in Amerika mit den Gewehren, weil es viel weniger Trainings gäbe und viel weniger andere Sachen. Die bringen den Leuten auch noch bei, wie man umbringt, meinst du, ja? Tja. Leftist study calls for banning small clusters of right-wing thought criminals to avoid inflaming the entire hive. Das war auch in diesem Link drinne vom, oh Gott, wie heißt der noch, Nerdcore. Das ist dasselbe Papier, was besprochen wird, wo man darüber nachdenkt, wie man sozusagen in memetischer Kriegsführung verschiedene Right-Wing-Groups auseinandernehmen kann, dass man Subgruppen aufeinander hetzt und dass man kleinere Cluster blockieren soll, damit der große Schwarm nicht auf einmal aufgewacht wird. Und die besprechen halt, wie man kleinere Gruppen unschädlich machen kann. Im Grunde wollen sie Account Intel Pro updaten, also das, was das FBI macht, halt fürs 21. Jahrhundert, und zwar speziell gegen die Rechte, also, oder die imaginierte Rechte. Ja. Hier haben wir einen Artikel von einem Redakteur von TechDirt, der für die Columbia University ein Essay verfasst hat. Es ist ein sehr langer Artikel, aber es ist an sich lesenswert. Kurz zusammengefasst geht es darum, hier wird ein Vorschlag unterbreitet, um ein Problem zu lösen. Was ist das Problem? Das Problem ist redaktioneller Eingriff online, ja oder nein, Zensor, also Zensur online, ja oder nein, und inwiefern sind Plattformen haftbar? Ja, da gibt es halt sehr starke politische Debatten. Die eine Seite sagt, es wird nicht genug zensiert, die andere Seite sagt, es wird zu viel zensiert. Die Unternehmen stehen in der Mitte und haben auch ihre ganz eigenen Interessen. Und er möchte das jetzt quasi von diesen Plattformen entkoppeln, indem der das auf technisch wieder auf die Protokollebene zurückschiebt. Und er gibt hier unter mehrere Beispiele. Ein Beispiel, was einleuchtend ist, wäre beispielsweise das Usenet-Protokoll, NTP, glaube ich, verglichen mit Foren oder Reddit. Ja, man hat Reddit als zentrale Plattform, wo man diese Foren hat, oder man kann sich halt über dieses Protokoll in Server, verschiedene dezentrale Server einloggen und da auch so ein Foren-Netzwerk aufbauen. Und er macht mehrere Vorschläge, wie man das halt auch auf großer Ebene machen kann, wie man das benutzerfreundlich darstellen kann, wie man das auch unternehmenstechnisch umsetzen kann. Ein sehr langer Text, kann das wirklich hier alles nicht zusammenfassen. Einfach nur das Grundkonzept weg von Plattformen und hin zu dezentralen Protokollen. Leseempfehlung. South Park ist schuld daran, dass es Trump gibt oder irgend so wie. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bist schon nah dran. South Park made it cool not to care, then the world changed. Der Autor Ross McIndoe sagt hier, es ist jetzt einfach Zeit, dass South Park erwachsen wird. Vor 20 Jahren als der Kinofilm Bigger Longer Uncut rauskam, war das vielleicht alles noch lustig, aber die Zeiten haben sich geändert. Das war jetzt ja auch verändert. Oh. Ja, und nur zum Schlechteren, wenn man hier, wenn man dem Autor glauben mag, also schon in der dritten Staffel gab es diese Folge Rainforest, Schmainforest, wo sich über Umweltschützer lustig gemacht wurde und ihre Visionen und so. Und ja, und die Aktivisten waren auch lustig dargestellt und man konnte erkennen, was gemeint war. Aber man hat damit die gesamte Idee des Umweltschutzes zum Fenster rausgeworfen, nur wegen dieser paar anstrengenden Vertreter. Und genau das passiert bei South Park seitdem immer. Also alle guten Ideen werden genauso lustig, da wird sich genauso lustig drüber gemacht wie über die schlechten Ideen. Was übersetzt natürlich heißt, meine Ideen und die Ideen von anderen Leuten, die ich nicht mag. Man erwähnt auch, dass durchaus halt auch die NRA und irgendwie andere Leute ihre Flak abkriegen. Aber jetzt kommt dann natürlich ab der Staffel mit dem PC Principal geht's dann leider gar nicht mehr, kann man es gar nicht mehr schauen, weil da gibt es sogar sogenannte PC-Crybabies, die von allem sich angegriffen fühlen, ohne zu verstehen, warum. Und man macht da eine ganz einfache Rechnung auf. Politische Korrektheit hat wenig mit Empathie zu tun und nur mit Virtue Signaling. Und das ist irgendwie so eine Art tribalistische Geschichte. Und damit bestraft man die, die nicht konform gehen mit den eigenen Ideen und so. Also die Wahrheit. Ja, ich habe auch das gut erfasst, ja. Es ist schon wirklich traurig, dass hier jemand dann wirklich so offen versteht, worum es geht, aber nicht genug Chuzpe hat, irgendwie an sich runterzugucken und zu sagen, oh ja, stimmt, manchmal bin ich echt eine Spaßbremse oder so. Nee, das muss natürlich geändert werden. Und natürlich auch, man weiß ja, die beiden Jungs, die das machen, sind weiße, heterosexuelle Männer. Und das merkt man ja auch. Ja. Und der auch doch, dann nehmen die sicher noch die Frechheit zu sagen, sie machen keinen Aktivismus oder so, die engagieren sich für nichts. Nein, man hat den Trey Parker, glaube ich, gefragt, was macht er? Und er sagt so, ja, ich habe Internet und ein Haus und eine Xbox und eine PlayStation 4 und was soll ich schon machen? Ja. Der könnte auch mit Greta Thunberg mit den Wahlen schwimmen gehen, macht er aber nicht, obwohl er als weißer Mann so viel Schuld abzutragen hätte eigentlich. Ja, ja, in Wirklichkeit nimmt ja South Park die Auswüchse aufs Korn, indem sie sie übertreiben. Ein bisschen. Und sie sagen ja dann, wenn wir jetzt irgendwie sagen, das soll aufhören mit den Angriffen auf historisch marginalisierte Gruppen und so, wenn wir dann sagen, das sei Zensur, autoritäre Zensur, dann betrügen wir alles, was South Park irgendwann mal toll gemacht hat. Ja. Bigger Longer Uncut ist die Story über ein paar Leute, die anfangen, sich für was einzusetzen und für was Leidenschaft zu empfinden und dann kämpfen sie dagegen und verletzen dabei alle um sich herum. Ja. Und da sollten doch Matt und Trey mal drüber nachdenken, bitte. Ja. Also bitte nicht mehr über Mexikaner lustig machen, nur noch über heterosexuelle Weiße und so. Ja. Toll, oder? Mhm. Gaming's Me Too Moment. Male Fragility versus Woman's Fundamental Rights. Und da hatten wir ja den Selbstmord und das ist natürlich Weaponized Fragility, um die Frauen klein zu halten, wenn ein Mann Selbstmord begeht. Also was soll man da noch sagen? Also Victim Blaming oder so? Die Gruppe, die immer schreit Victim Blaming, die schreibt jetzt, dass halt das größte Opfer dann Zoe ist und dass das halt Weaponized Suicide ist. Ich keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. So. Ihr müsst irgendwie im Marketing arbeiten, um so ein Wording zu erfinden oder so, ich weiß es nicht. Es ist schon krass, wie die ihr Narrativ spinnen. Also richtig wie zwei Tarantulas. Also mehr kannst du da auch nicht sagen. Also, ja, vor allem ist zweimal ein Artikel von Lori Penny mit dem gleichen Spin, aber es sind nicht die gleichen Artikel. Ja. Ich dachte nämlich schon, du hättest es doppelt eingereicht, aber die durfte echt zweimal von unterschiedlichen Outlets quasi den gleichen Scheiß schreiben. Ja, du weißt doch, wie das ist. Dann überlegen die, wer kann uns zu dem Thema was schreiben, und dann fallen ihnen doch immer nur wieder die gleichen Leute ein. Ja, genau. Lori Penny, Männerexpertin. Bei uns würde man Arno Wieczorek fragen. The family's wishes have been ignored. The backlash against Quinn and others has been relentless. According to the logic of an army of concerned trolls, Quinn has blood on her hands. They should have taken Hollowaka's fragility into account before ruining his life. They are worse than murderers. Quinn deleted their account after a barrage of harassment and threats, many of them from people who consider Quinn a chief crime inciting harassment. The scale of hypocrisy here is so staggering, it's almost impressive. People ja, of the wahr, ja. Da gebe ich ihr sogar recht, aber nicht so, wie sie meint. Projektion. People often, young women who dare to speak up can't expect to face public harassment and private retribution. Young women can't expect to be punished for the crimes men commit against them. But if they dare to speak up, they are the ones who are ruining lives. Ich habe die sogar schon mal live gesehen. Das schüttelt mich. Auf der Republika oder wie? Ja. Oh Gott. Ich würde das nicht aushalten. Die Stimme ist für mich wie Fingernägel auf Tafel. Also sie hat dann einen Vortrag darüber gehalten, dass es Fanfiction, erotische gibt über Harry Potter und wie Dumbledore und Harry sich kennenlernen oder so Sachen. Verschiedene Charaktere, und hat dann darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass es so Geschichten gibt. Und ja. Und einmal, das macht doch auf Deutsch normalerweise die Banana Sucuk. Warum brauchen wir das auf Englisch nochmal von Lori Penny? Das ist eine gute Frage. Weil die dann noch irgendwas mit Rape Culture erzählt und Consent und so. Den Leuten gleich zu Anfang sagt, sie sollen rausgehen, wenn sie anderer Meinung sind. Fand ich auch total gut. Was denn, war das im Budget noch drin? Das können wir machen. Das hier ist ein sehr guter Artikel von Casey Young, den man locker auch Journalisten, Normies, allen möglichen weitergeben kann, der die Gamergate-Thematik sehr gut zu Worte bringt. Und es ist halt von Casey, nicht Human Events, damit als mein Strong. Der Human Events, das ist so von Paul Robert Woodson die Seite, und hier ist halt Casey Young bei wie heißt die Seite? Medium.org. .com. Ist Human Events nicht von diesem einen aus England, diesem Dingsbums Kasim oder wie der heißt? Kasim. Ich dachte, das wäre das von Paul Joseph Watson. Nee, ich glaube, das ist. InfoWars, oder? Nee, ich dachte, also ich dachte speziell, Human Events wäre die Newsseite von. Nee, ich glaube, das ist von so einem Engländer. Also ich glaube, Paul Joseph Watson ist auch ein Engländer, aber von einem anderen Engländer. Von so einem. Ja, okay. Da gibt es mehrere von? Ja, da gibt es mehrere von, ja. Ich habe gestern erst gelernt, dass es zu Boris Johnson noch einen Bruder gibt, der fast genauso ausgeht. Ah. Ja, genau, ja. Das ist doch einer von denen, die jetzt übergelaufen sind. Genau. Also schon wieder Kübelbeck. Warum steht der so nah an der Reling? Hat er nichts aus dem letzten Mal gelernt auf dem Foto? Mann. Aber ja, heute war an. Ich glaube, heute legen wir uns mit allen an. Date-Name. Ja, auf jeden Fall. Die Carola-Rakete war hier bei der BBC, bei diesem Hard Talk von der BBC. Und das ist ein sehr interessantes Interview, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr des Englischen mächtig seid, es euch komplett anzuhören. Für die es nicht sind, nur mal so ein bisschen grobe Zusammenfassung, was ich ganz besonders interessant fand. Also der Interviewer fragt sie halt mehrfach, oder er sagt vielmehr, so ein bisschen mit fragendem Unterton, dass sie ja wohl nicht dafür ist, dass man jeden nach Deutschland holen kann oder nach Europa oder so. Und dieser Frage weicht sie jedes Mal aus. Mein Lieblingsding war, als sie dann nur irgendwie so sagt, man hätte ja in Deutschland, also als Antwort auf diese Frage, sagt sie dann so, man hätte in Deutschland eine Umfrage gemacht und 60% der Deutschen seien der Meinung, dass Deutschland mehr Leute aufnehmen könnte. Das als Antwort darauf, ob sie der Meinung ist, dass man, oder sie ja wohl nicht der Meinung sein könnte, dass man alle Leute nach Europa holen kann. Ja, die Deutschen denken ja, ist ihre Antwort darauf. Ja, sozusagen, ja. Und ja, es gibt viele so interessante Sachen, zum Beispiel auch, dass er die ganze Zeit immer von Migrants redet und sie die ganze Zeit von Refugees. Das ist auch sehr interessant in diesem Interview. Ja, also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ja, BBC Hard Talk ist generell ein Format, was man empfehlen kann. Da gab es auch vor kurzem ein Interview mit dem Co-Founder von Extinction Rebellion, mit dem Roger Hallam. Das kann ich auch empfehlen. Einfach nur, um zu sehen, wie diese Friday for Future Sache noch wahrscheinlich eskalieren wird. Okay. Also BBC, Hard Talk, Extinction Rebellion, da findet man es. Versucht diesmal wirklich zu verlinken. Trump will be re-elected because of left-liberal stupidity. Slavoj Žižek. Ja, Moment mal, das hast du aber falsch ausgesprochen. Das finde ich auch. Trump will be re-elected because of the left-liberal stupidity. Through all his shocking vulgarities, he's providing his followers with a narrative which makes sense. Ja, das sind schon fast Deepfake-Niveau. Ich frage mich aber, wen er mit linksliberal meint. Also, ich glaube, das sind wieder diese in Anführungsstrichen Linksliberalen, die so gern Kontrapoint hören und den Žižek feiern, weil er sagt, wir brauchen Marxismus und der Kapitalismus böse und so. Ja, aber wenn du diese linksliberal bist das und links, dann kannst du eigentlich Slavoj nicht unbedingt gut finden. Also. Ja. Weil der eher wannabe tanky ist. Nicht. Genau. Finde ich auch. Also. Finde ich auch nicht. Aber bezieht der sich hier schon in dem Artikel auf Marianne Williamson oder nur auf Bernie Sanders? Würde mich interessieren, wie aktuell der Artikel ist. Ja, ich fand nur die Überschrift lustig. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Es tut mir leid. Ich mag Slavoj. Ja, es gibt ja, ich weiß überhaupt nicht, ob es in dem Artikel darum geht. Da geht es später auch noch drum. Aber generell ist das ja das Phänomen, dass auf demokratischer Parteiseite 20 Leute auf der Bühne stehen gegen Trump. Ja. Und das alleine ist schon Clownwelt. Naja. Ich meine, ich habe früher Slavoj sehr viel verfolgt, die Talks von ihm immer angehört und so. Mittlerweile ist er für mich halt mehr so ein bisschen so ein Clown oder so jemand, der performt, nicht unbedingt jemand, der ernst zu nehmen ist. Jugo zum Gulag. Es ist aber auch nicht so aus der Welt, weil auch bei uns ist es ja so, dass es so eine Art Linksflucht gibt halt, ne? Dass die Leute da eher abhauen. Also. Und er hat Kill All Normies von Angela Nagel geschillt. Also, in dem also dass die Linken einfach eine Mitschuld haben, sozusagen. Habe ich gestern noch ein Interview gelesen in der Taz mit so einer Soziologin und die hatte das dann auch gesagt, sozusagen die Postmodernen oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube, Postmodernen hat sie gesagt, werden auch Mitschuld, dass er eben das so gekommen ist, sozusagen. Ja, die Linken. Dann nur gedacht, die merken es auch mal endlich, ne? Also, mit ihrer Zeit. Das sind Anteil haben, ja. Uwe Junge, ja. Achso. Hessen hat sich mal wieder echt mit Ruhm bekleckert. Super, ja. Nummer. Wetter. Ich hab gelesen, dass es in der Wahl nur darum ging, dass er der Einzige war, der E-Mails schreiben konnte. Und dass er deswegen gewählt worden ist. Was ich aber nicht überprüft habe. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Also. Aber wenn dann ist das schön erfunden. Also. Ja, auf jeden Fall hat die zuständige Stelle von der FDP auf jeden Fall verlautbaren lassen, dass wohl diese Leute von der FDP, die da dafür gestimmt haben, sollten alles keine Parteimitglieder sein sollen, sondern, also bei Kommunalwahlen ist das durchaus nicht unüblich, dass man gerade irgendwo in irgendwelchen Bezirken, wo man gar keine Mitglieder hat, dass man da einfach dann Leute aufstellt, die halt sagen, sie möchten gerne. Ich meine, es ist halt Kommunalpolitik. Ja, da reißen sich meistens die Leute eh nicht so drum. Und das ist so dolle. Nur vor Ort, meine ich. Ja, und da spricht halt auch überhaupt nichts gegen, so im Endeffekt, also jetzt gegen Leute aufstellen, die nicht in der Partei sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich schöne Shitshow, da wenn sie irgendwie meinen, und der NPD-Politiker soll auch gesagt haben, so ja, ich halte mich auch immer schön zurück und so. Also vielleicht haben sie den gar nicht so als besonders schlimm irgendwie empfunden und sich dann gedacht, naja, wenn der da Bock drauf hat, dann soll er es halt machen oder so, keine Ahnung. Ja, die sich da auch schon für den Bürgermeisterposten da beworben. Alter Schwede, 6% ey. Gekriegt oder so. Ja, aber dann irgendwie keinen Posten gehabt und er war einfach scharf auf den Posten, glaube ich. Naja, aber auf irgendeinem Posten, wo man nur arbeiten muss und nichts bekommt, ne, wo den keiner haben will, irgendwie. Ja, wie wir dann die anderen nicht aufgepasst haben, ich bin eine Stellungnahme von der CDU, war so nach dem Motto, ja, wir haben uns nicht früh genug abgesprochen oder so, dass man das verhindert hat oder so. Hab ich gedacht, der spricht euch auch mal ab, ey, wie selbst dann immer entwählt halt, ne? Aber gut, in so kleinen Orten sind dann halt nicht genug Leute, ist ja richtig. Er ist trotzdem eine merkwürdige Meldung. Ich keine Ahnung. Ja, aber da muss man auch wissen, das ist irgendwo im hinteren Eck der Wetterau und die Wetterau ist Stammland, sagen wir mal, für konservative Ansichten. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Oh, AfD-Politiker verbreiten nach den Wahlen Trolltweets, um gegen Linke zu hetzen. Da geht's um... Also AfD benutzt Twitter nach der Wahl. Ja, genau. Mehr um 8. Es geht jetzt um zwei Tweets vom Account Jane Doe. Jane Notte, die wird mir auch ab und zu mal vor die Füße gespült in meiner Blase. Ich finde, als Sprachästhet kriege ich schon wieder die Krise. Wir haben alle Lichter erloschen und liegen still auf dem Boden. Ich höre draußen die AfD-Totenkopfstandarte marschieren und wie sie die Häuser durchkämmen. Türen krachen, Glas splittert. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Wir sind bereits in der Hölle. Hashtag Sachsenwahl. An eurem Gekicher kann ich entnehmen, dass ihr einen gewissen schwarzen Humor habt. Offensichtlich haben den sowohl einige Journalisten nicht, als auch Leute von der AfD nicht, die dann geschrieben haben, irgendwie, das kommt dabei raus, wenn man die linke Propaganda liest und all so ein Kram. Also es hat sich niemand in dieser Nummer mit Ruhm bekleckert, außer Jane Doe, meiner Meinung nach, die mit zwei bösen Tweets es geschafft hat, halt einen Haufen Idioten aufs Glatteis zu führen. Und mir macht das eigentlich Spaß, wenn jemand sowas macht. Das zeigt mir eigentlich mit die beste Seite von Social Media, nämlich Leute vorführen, die zu doof sind. Ich sitze gerade in einem Flüchtlingsheim in Sachsen zur Betreuung und die Stimmung ist verstörend. Menschen haben Todesangst. Sie wissen, dass die Nazis kommen, dass sie wieder da sind. Mütter weinen, Kinder schreien. Auf dem Flur höre ich schwere Stiefel, betet für uns. Hashtag Sachsenwahl. Ja, sorry. Egal, welcher Seite du angehörst, dass du dich aufregst darüber, dass überhaupt jemand sowas tweetet, oder ob du zu den Leuten von der AfD gehörst, die das irgendwie für bare Münze nehmen und retweeten. Ich falle auch ab und zu auf den Troll rein, keine Frage. Aber wenn ich einen Partei-Account betreuen würde, würde ich mir, glaube ich, mehr Mühe geben, um zu gucken, was da genau passiert. Jane Doe ist ja nur eine tote Soldatin, oder was, ne? Na, das ist das Gegenstück zu John Doe und das ist eigentlich immer jemand, für den der Name unbekannt ist. Zum Beispiel, wenn sie eine Leiche finden, bis sie wissen, wer es ist. Es ist John Doe oder Jane Doe. Ja. Rassistische Gewalttaten, rechtsextreme Umtriebe, AfD-Wahlerfolge. Einfach schon mal eine schöne Reihung, oder? Da habt ihr doch sicher, da fühlt ihr euch gut geframed, oder? Am Rechtsruck im Land besteht kaum ein Zweifel. Aber gibt es womöglich auch eine Gegenbewegung, eine Art Linksruck? Durchaus. So. Ja, und dann finde ich das lustig, weil es wird dann nicht mehr auf die Frage eingegangen in dem Artikel. Wenn ich den, also ich habe den zweimal dann gelesen, weil ich dachte, wo ist denn die Frage nach der linken Gegenbewegung? aber ich habe ihn nicht gefunden. Also es wird halt eine Geschichte hier dann erzählt, dass er hier, der Autor, praktisch eine Mail gekriegt hat, deren Absender den originellen Namen Amon Goeth gewählt hat, also dem Auschwitz-Kommandanten. Und der schrieb ihm: Nach der Machtübernahme treffen wir uns wieder. Ich bin an einer schicken schwarzen Uniform mit liebevoll geputzten Totenköpfen zu erkennen. Dann rechnen wir ab. Für euer linkes Gerotze kann es nur Arbeit bis zum Tod geben. Oh. Ja, also offensichtlich jemand, der glaubt, dass die Nazis irgendwann wiederkommen und dass er dann irgendwie eine tolle Uniform kriegt. Und wie man das jetzt als eine Bedrohung framen kann, weiß ich zwar nicht genau, weil es ist, wir sind im Gegensatz zu Jane Doe's Tweets halt meilenweit davon entfernt, dass irgendwelche Stiefel durch die Straßen laufen. Wer was anderes erzählt, ist meiner Meinung nach ein Hysteriker, ein Panikmacher oder er verdient Geld dran. Und dann geht es um die Beleidigungen, die Journalisten kriegen, hier System, bla bla, Merkel-Marionette, Regime-Tölpel und so weiter und so fort. Dann geht es um die Schüsse eines Reichsbürgers auf Polizisten, die rassistische Diskriminierung in der Essener Tafel, bla bla bla, bedroht der Hass die Demokratie als Ganzes. Und ja, dann natürlich Trump, ja, Trump ist klar. Trump macht die Leute auch total noch aggressiver und mehr Nazi. Aber dann kommt irgendwie die Wende: Von einem grundsätzlichen Rechtsruck westlicher Gesellschaften ist nicht auszugehen. Sie werden im Gegenteil seit Jahren liberaler und pluraler. Ja. In der Bundesrepublik wurde 2005 zum ersten Mal eine Frau zur Kanzlerin gewählt. Schwarze sind seit einigen Jahren Mitglieder deutscher Nationalmannschaften. Homosexualität ist legal. Seit 2017 können gleichgeschlechtliche Paare offiziell heiraten und so weiter und so fort. Womöglich ist es also so: Die deutsche Gesellschaft ist mehrheitlich weltoffener, was jedoch Widerstand auslöst und so enorme Spannungen mit sich bringt. Frust, Wut, Hass. Studien zeigen, dass diese Gemengelage offenbar eine Polarisierung hervorgerufen hat. Diejenigen, die gesellschaftliche Vielfalt und Offenheit befürworten, tun das demzufolge entscheidender als noch vor einigen Jahren. Und die Gegner lehnen das noch heftiger ab. Es gibt also einen Rechtsruck, aber eben nur am ohnehin schon rechten Rand. Während das liberale Lager Ungerechtigkeiten und die eigene Verantwortung für den Planeten sowie Mitmenschen anerkennt, lehnt es die Gegenseite ab, der Umwelt, Minderheiten, Frauen oder zuliebe die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Ja? Das ist auch ein schönes Framing. Am rechten Rand gibt es den Rechtsruck, aber das liberale Lager, das prangert die Ungerechtigkeiten an. Dabei verschwimmen zusehends die Grenzen zwischen den Lagern der konservativen Hedonisten, die um ihren Lebensstandard sowie das liebgewonnene Weltbild bangen, und dem Lager der menschenfeindlichen Rechtsextremen. Konservativen Hedonisten? Hä? Das sind Leute, die ihr Leben genießen, meint ihr. Die abends sich daheim in ihrem Eigenheim auf ihre Mahagoni-Dings setzen und eine Flasche teuren Wein aufmachen. Das sind konservative Hedonisten, glaube ich, meint er. Und die sind ja, halt fast ganz so. Das ist doch kein Rechtsruck. Ein Rechtsruck würde doch bedeuten, dass Leute aus dem linken Spektrum ins Rechte übergehen. Der beschreibt hier auch hier eher, dass sich das Spektrum verschiebt. Nee, was ja gar nicht mal so falsch ist. Ja, die Sozialdemokratisierung der CDU, ne, sag ich mal. Also da ist ja ganz viel frei geworden, denke ich mal, auf der rechten Seite der CDU eben. Ja. Auch deshalb haben es aggressive Begriffe wie Genderwahn und Umvolkung in die Mitte der Gesellschaft geschafft, wo der Umgangston insgesamt rauer geworden ist. So entstanden die zwischen 2014 und 2018 von Sprachwissenschaftlern gekürten Unwörter des Jahres, allesamt aus dem Wutbürger-Jargon. Lügenpresse, Gutmensch, Volksverräter, alternative Fakten, so Anti-Abschiebeindustrie. So ein das Zufall, das muss ja, das ist ja mein super Argument. Also, irgendwelche Einis, die solche Begriffe doof finden, nennen die dann Unwörter, und das ist alles aus einem Bereich, meine Güte. Aber mit Privilegien argumentieren, ne? Das ist auch ein Unwort. Ja, echt, die Wörter sind echt privilegiert. Es hätten auch ein paar linke Kampfbegriffe Unwörter sein können. Die sind echt unterrepräsentiert. Ich fordere eine Quote für die. Wie wär's denn mal mit Nazi als Unwort des Jahres? Ja. Aber Mars, ich muss wirklich sagen, du hast absolut recht. In dem Artikel kommt Links nur zweimal vor, und zwar oben in der Überschrift und einmal beim Affiliate-Link zum Buch des Autors. Ja, und ich habe das Ding jetzt ungefähr zweimal, ich habe das Ding extra zweimal gelesen. Wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende mit meiner Zusammenfassung. Und ich habe nichts weggelassen, wo es um die Frage gegangen wäre, gibt es vielleicht auch eine linke Bewegung, die daran teilhat. Ja. Ja, ich denke, weil er will wohl, dass man diese Liberalen als die natürlich versteht. Ja. Warum nennt er die dann einmal liberal und einmal links? Das passt ja auch wieder nicht. Das passt nur in Amerika. Nee, das passt. Das hätten die auch gerne, dass das hier auch passen würde. Und das passt in Amerika auch nicht. Ja, aber in Amerika wird es so benutzt, sagen wir es mal so. Wenn wir liberal sagen, meinen wir eigentlich die FDP. Und hier wollen sie es auch so benutzen. Ja. Schon lange. Klar, würden sie das gerne. Wenn es nicht so durchgedreht wäre, wenn die Akteure da nicht so komisch wären, dann hätte ich nichts gegen linksliberal, glaube ich. Ich wollte darauf hinweisen, dass Cthulhu immer nach links schwimmt. So. Das hat er beschrieben. Das Schwimmen des Cthulhus. Yeah, Tang. Privilegiert, da ist es schon wieder. Also dieses Privilegien-Ding, das haben sie sich echt irgendwie, das haben sie sich richtig angewöhnt. Die Grünen wollen diverser werden. Bündnis 90, die Weißen. Also die Überschrift fand ich schon sehr lustig. Bündnis 90, die Weißen. Die Mehrheit der Grünen-Mitglieder ist weiß und privilegiert. Die Partei will das ändern und erklärt Diversität zur Chefinnensache. Chefinnensache. Wenn die Parteien nicht alle Schwierigkeiten hätten, gute Leute zu finden, die sie dann nach vorne stellen können, dann brauchen sie auch noch jeweils zwei Leute dann. Sehr schlau. Ja, aber die haben jetzt eine 25-köpfige AG aufgestellt, die Grünen, die mit eigenem Budget ausgestattet ist. 13 Frauen, 12 Männer. Wahrscheinlich. Und die kümmern sich jetzt darum, mehr Migranten, oder wie auch immer, mehr Bunte in die Führungsstrukturen einzuführen. Ja. Das mag banal klingen, ist aber extrem wichtig. Überall im Land kämpfen AktivistInnen gegen strukturellen und Alltagsrassismus, für Barrierefreiheit und gegen Trans- und Homophobie, und zwar ehrenamtlich. Viele dieser Menschen haben ohnehin schon Kämpfe zu kämpfen, mit denen die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht konfrontiert ist. Sei es gegen Diskriminierung in der Schule, bei der Wohnungs- oder Jobsuche. Denn der Kampf gegen Diskriminierung ist keiner, den wir für andere führen. Es muss ein gemeinsamer Kampf sein für eine gute Gesellschaft. Es ist Zeit, diese Kämpfe aus dem Ehrenamt heraus und in die Parteistrukturen hineinzuholen. Hier schreibt man darüber, dass die intersektionalen, progressiven Menschen jetzt sich mit den Grünen verbandeln sollen. Man will die Grünen umbauen und man nimmt den intersektionalen Narrativ mit in die Parteistruktur auf. Also SJWs sind nur in den USA ein Problem. Hier findet es kaum Anklang. Also, nee, dieser ganze Diversitätskram und so, das gibt's ja bei uns gar nicht. Ja, also Ich meine, die Machtergreifung der Intersektionalen, der Artikel. Ja, ein kleiner Fun-Fact am Ende noch. Es gab tatsächlich in Deutschland eine Partei, die Weißen, die konnte man 2007 wählen. Und in Österreich gibt es weiterhin eine Partei, die Weißen. Das ist natürlich perfektes politisches Framing im Jahr 2019. Es ist allerhöchste Zeit, diese Kämpfe aus dem Ehrenamt heraus in die Parteistruktur hineinzuholen. Das heißt auch, sie mit den Ressourcen einer aufstrebenden Partei auszustatten und sie wie den Feminismus tief in die eigene DNA einzuschreiben. Ja, toll. Ne? So viel zum Thema. Wir wählen einfach nur die Grünen, weil wir ja für Umweltschutz sind. Ja. Und mehr gibt es zu der Partei auch überhaupt nicht zu sagen. Alles easy. Ja, dieses hier fand ich ganz lustig eigentlich. Hier der Boris Palmer und der Kevin Kühnert haben sich hier gegenseitig fotografiert und dann jeweils das rausgetwittert. um zu schauen, wer sich drüber aufregt. Spoiler-Alarm. Die Linken haben sich mehr aufgeregt über den Boris Palmer. Also. Aber das heizt doch die Polarisierung nur an, Chris. Ja, ich habe es auf jeden Fall, ich habe es auch gefunden unter dem Zitat irgendwie, irgendwer hat das retweetet mit von wegen, ja, hier wird Rassismus normalisiert und lauter so ein Scheiß. Also ohne Spaß. Und ich habe das auch gesehen. Weil da keine Schwarzen auf dem Bild sind, oder warum? Ja, ich habe es auch von einem von den, von unseren beliebten Anti-Gamer-Gate, Spielejournalisten aus Deutschland, habe ich das auch gesehen. Zwei grüne Machtmänner. Retweetet wurde mit so einem Spruch von wegen Verharmlosung von Rechtspopulismus oder so. Also ja, hat prima geklappt, Kevin. Ja, kommen wir zu einem Dauergast irgendwie langsam auch bei uns. Wir müssen uns auch lustigen Namen für sie ausdenken. Smelly Kajak oder so. Keine Ahnung. Melly Kajak von der Zeit hat jetzt praktisch das, was Jane Doe vorhin lustig gefunden haben, hat, also oder in einem lustigen Rahmen artikuliert hat, nämlich dass draußen schon wieder die Totenkopfstandarte aufmarschiert, kommt dann hier von Melly Kajak im Endeffekt in Ernst. Es geht natürlich um diese Sache, diese Äußerung von der Journalistin, um die bürgerliche Partei AfD, und dass sie halt an dem Wahlabend hätten die ganzen Journalisten im Endeffekt mit der AfD gekuschelt, ja, und hätten sich nicht getraut, denen ins Gesicht zu sagen, ihr seid dumme Nazis, wie sich das für Journalisten gehört. Also zum Beispiel geht sie hier auf die Schausten ein. Wir sind keine radikale und keine extreme Partei. Sie können lange nach extremen Positionen suchen. Sie werden sie nicht finden, sagt Gauland. Und Schausten holt ihr Ass aus dem Ärmel und hakt nach. Bei Kalbitz würde man die, glaube ich, finden. Das glaube ich, der Schausten ist so jämmerlich, so erschütternd, so abgrundtief abstoßend, dass man wirklich endlich versteht. Mit dieser Art des Umgangs mit Neonazismus sind die Demokraten dieses Landes verloren. Melly Kajak. Ja? Also die hört die Totenkopfstandarte auf jeden Fall schon vor der Tür. Dann wird erklärt, warum der Kalbitz ganz schrecklich ist, weil er in Griechenland war auf einer Nazi-Versammlung und da gab es eine Hakenkreuzfahne und so weiter und so fort. Finde ich auch alles für den Arsch. Muss man aber wissen, dass in Griechenland ein sehr starker rechter Flügel existiert, der auch mit Hakenkreuzfahnen kein Problem hat, weil die da nicht verboten sind und so weiter und so fort. Ist natürlich trotzdem immer noch idiotisch. Wer irgendwie das Dritte Reich verherrlicht, der kann wegen mir ja ruhig was abkriegen. Aber halt, dass Frau Kajak hier draus dann gleich den Untergang der westlichen Demokratie destilliert, finde ich dann doch schon ein bisschen weit gegangen, muss ich ganz sagen. Jede Stimme für die AfD ist ein Einspruch gegen die westdeutsch geprägte Demokratie mit ihrem Pluralismus, ihrem Streben nach Minderheitenrechten. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil auch die AfD kann die Verfassung nicht so einfach beiseite schieben, wo die Sachen alle drinstehen. AfD-Wähler wollen Macht über all diejenigen, die sie als Zumutung empfinden. Wir erinnern uns ein Stück weit eine Zeitenwende und so. Wille und Begehr, die Wende tatkräftig mitgestalten. Wende ist inzwischen also auch ein rechtes Wort. Wir erinnern uns alle noch an die Wende 1990, aber egal. Melly Kajak lädt Wörter halt so auf, wie sie möchte. Das. Und dann war denn noch so ein schöner, da war noch so ein schöner, ja, hier genau. Wie auch immer, wenn man von der AfD gemeint ist, hat man es in besonderer Weise satt, dass im deutschen Fernsehen die Faschisten auftreten und reden und dass keiner den Mumm und die Kenntnis hat, an einem solch wichtigen Abend diesem Deutschland auf der Grundlage von historischem Bewusstsein und demokratischer Sensibilität ein schlechtes Gewissen für den Scheiß zu machen, den es anrichtet. Ja, aber Deutschland ist doch nur ein Puzzleteil in einer weltweiten Entwicklung, heißt es manchmal. Und man denkt, das ist lasch gedacht, denn die ganze Welt kann machen, was sie will. Es waren aber schließlich Deutsche, die Menschen in Öfen steckten und keine Kinder anderer Nationen. Allein diese Tatsache verbietet es, sich hinter den neofaschistischen Fantasien anderer Länder zu verstecken. läuft. Das ist so... Das ist ja schon fast verfassungsrechtlich bedenklich, du. Ich finde das grauenhaft. Also auf der einen Seite behauptet sie halt, Rassismus sei immer und überall scheiße und würde die Leute othern und würde denen irgendwie ganz schreckliche Schmerzen machen. Aber es waren ja Deutsche! Boah. Boah. Melly, ich hab dich nie gemocht, aber nach der Nummer bist du wirklich in der untersten Schublade bei mir gelandet, was Journalisten angeht. Aktivistische Journalisten, Haltungsjournalisten, was auch immer. Ja, die Zeit und denkt sich wahrscheinlich auch, wer guten Content haben will, er so bezahlen. Kann gut sein, ja. Die Antidiskriminierungsstelle. Die ADHS an die ADS. Genau, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schreibt Kopftuchverbot an Grundschulen. Unsere Position dazu: Alle Menschen haben in Deutschland das Recht auf Ausübung ihrer Religion. Religiöse und weltanschauliche Vielfalt ist in Deutschland durch das Grundgesetz geschützt. Einzelne religiöse Symbole zu verbieten, ist nicht zulässig. Zu diesem Schluss kommt übrigens sogar das von Terre de Femmes in Auftrag gegebene und gestern vorgestellte Gutachten. Statt nun aber Kreuze, Kippas und das Kopftuch in Schulen generell zu verbieten, sollten wir religiöse Vielfalt bewahren und dafür sorgen, dass Kinder ganz unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Überzeugung gleichberechtigt und frei von Diskriminierung zusammenleben lernen können. Heile, heile Welt! Ich brauche erstmal eine Minute, um darauf klarzukommen. Ist das die gleiche Antidiskriminierungsstelle, die immer sagt, dass Frauen so diskriminiert sind? Ja. Interessant, ne? Irgendwie. Also, lass uns doch einfach. Warum regst du dich auf, dass dein Nachbar deine Frau schlägt? Warum leben wir nicht einfach in der Vielfalt der Kulturen so zusammen, wie das die Religion uns sagt? Ja? Und wenn dann neben dein Nachbar dann halt religiös in Richtung Nietzsche geht, dann nimmt er halt die Peitsche mit. Na gut. Das war ja nicht so gemeint mit der Peitsche. Was? Sagst du. Was? Ja, das ist so. Das ist so vom wahren Glauben an. Das ist so eine Anspielung auf so ein Foto. Das ist Apostasie, Chris. Nee, das ist so ein Foto, was der Nietzsche mal gemacht hat mit so einem Freund und der einen Alten da. Wo die beiden so quasi wie so zwei Pferde vor sie davor gespannt waren und sie quasi eine Peitsche in der Hand hatte. Darauf ist eine Anspielung. Ja. Ja, aber ich meine, das ist halt so wieder diese Denke. Ne? Ich meine, auf der einen Seite haben sie recht, man kann es nicht irgendwie einseitig machen, zu einem gewissen Grad, aber zu einem gewissen anderen Grad dann aber auch wieder. Ne? Also ich meine, es gibt halt auch noch andere Dinge in Deutschland als nur Religionsfreiheit. Und es ist leider so, ja, dass die Religionsfreiheit meistens irgendwelchen anderen Krempel sticht, obwohl es meines Erachtens nach genau umgekehrt sein sollte. Eigentlich sollte alles, so ziemlich alles die Religionsfreiheit stechen. Also, ne, also Religionsfreiheit sollte meines Erachtens nach eigentlich die schwächste von allen Freiheiten sein. Aber das ist auf jeden Fall nicht den Zustand, den wir hier in Deutschland haben. Und ja, also ich meine, bei Grundschülern, gerade bei Grundschülern, da kann man auch überhaupt noch nicht davon reden, dass die, weil die haben überhaupt gar keine Bestimmung, was diese religiösen Sachen angeht. Die können nur das machen, was ihre Eltern wollen. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich es noch mal schlimmer eigentlich. Und dann auch noch davon zu reden, dass das irgendwie alles irgendwie zusammen sein soll, gerade in Bezug auf Religion in Deutschland, in Grundschulen, wo das alles getrennt ist, ne, also Religionsunterricht, konfessioneller Religionsunterricht, da strikt getrennt wird, soweit es halt eben geht. Und es auch einen Anspruch darauf gibt, dass es getrennt ist. Also das ist nicht einfach nur Zufall oder so, oder weil es gerade irgendwie genug Leute sind oder irgend so ein Krempel. Das ist alles, also da gibt es alle möglichen Urteile und Krempel zu seit Jahren. Das ist ja schon eine Praxis, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt mit dem Religionsunterricht. Und diese Trennung da nach Konfession, die gehört damit zu. Und das dann so zu verkaufen, als wäre das jetzt irgendwie der Weg, um die Leute irgendwie zusammenzubringen, zusammen lernen mit Religion in der Schule, nein. Absolut nicht. Also, das könnte gar nicht verkehrter sein, was Sie hier schreiben. Ja. Dann brauchen wir jetzt Ton, ja? Ich habe es noch nicht angehört. Oh ja, bitte, bitte Ton, bitte. Das, ja, wir waren gerade in der Schule, dann sprechen wir doch mal drüber, wie die Schule sich auf mehr Vielfalt einstellen soll. Vom Mediendienst Integration. Migrationsbedingte Vielfalt verändert Schule fundamental. Wir müssen Schule und Unterricht ganz anders denken. Das heißt vor allen Dingen nicht mehr als eine Schule der ethnisch bedingten Nation, die Schule der Nation, sondern wir sind eine Schule in der globalisierten Migrationsgesellschaft Deutschlands. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Inhalte vom Geschichtsunterricht oder Politikunterricht daran orientieren müssen, mit was für Erfahrungshintergründen die Schüler und Schülerinnen in unserer Klasse starten. Und auch zum Beispiel im Mathematikunterricht durchaus unterschiedliche Lösungswege aus anderen Teilen der Welt mit berücksichtigen. Und das ist positiv, das ist eine Herausforderung, aber das ist durchaus nichts, bei dem Lehrer und Lehrerinnen Angst haben müssen, ob sie das bewältigen können, wenn wir sie richtig ausbilden. Nein. Doch. Die hat nicht wirklich gesagt, dass wir unterschiedliche mathematische Lösungswege brauchen. Doch, also, aus verschiedenen Teilen der Welt. Nein. Wo kann man denn sonst über die Welt nicht lernen? Gesagt. Das war das Problem mit der Sprache. Oh Gott. Die afrikanische Multiplikation kann total interessant sein, Chris. Du weißt es ja nicht. Ich verstehe nur nicht, was das bringen soll. Was das den Kindern bringt, wenn die statt dem effizientesten Weg einfach zu lernen und damit gut zu sein, wenn man denen dann noch vier andere Wege zeigt, wie das die Maori machen oder so, mit Muscheln, die sie rumschieben. Sorry, was soll das? Ja, ich soll mal zusehen, dass alle überhaupt mitkommen, dass überhaupt irgendwie alle das verstehen. Davon. Also das Beste, was mir dazu noch einfällt, so als Beispiel, wo ich sagen würde, also na, wenn ich jetzt denen jetzt unterstellen will, dass sie es irgendwie gut meinen, dann würde ich sagen, dass sie irgendwie denken, so man kann nicht irgendwie sagen, so viel Äpfel und Birnen habe ich irgendwie und dann ziehe ich die weg und dann kommt irgendwer an, der keine Äpfel und Birnen kennt und sagt, was ist das oder so. Aber ansonsten, nee, also tut mir leid. Ich erinnere mich an die feministische Gletschertheorie und solche Sachen. Man darf keine Hühnersuppe kochen, weil sonst der Gletscher kalbt. Da sollten die Wissenschaftler mal drüber nachdenken. Und es ist im Grunde, stimmt sie da an den Tenor an, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in den USA an den Universitäten geführt worden ist, dass eben sich die Curricula ändern müssen. Verschiedene Lösungswege von Mathematik. Ja, aber Ding ist halt auch, das Outsourcing von Reproduktion, dass das ja auch noch nicht gelutscht ist, der Drop als Diskussionsgrundlage. Ich finde fast schlimmer noch den Satz davor, von wegen in Geschichte und so müsste man Rücksicht nehmen auf die Bereiche, aus denen die Schüler kommen. Seit wann? Also, ich weiß doch auch vorher nicht, ich meine, ich bin in die Schule gekommen und konnte schon einige römische Kaiser aufsagen und was weiß ich, weil ich mich dafür interessiert habe. Es kommen immer Kinder mit verschiedenen Ständen dahin und die Aufgabe der Schule ist, sie mit einer gesunden Basis auszustatten, damit sie wissen, worüber sie sich unterhalten. Das heißt so viel wie, ihr könnt am Rechner rausfinden, wo ihr Lust drauf habt, in der Sprache, auf die ihr gerade Bock habt. Ja, super, ja. Super. Ja, und auch dieses mit der globalen, was hast du gesagt, der globalen Migrationsgesellschaft. Gesellschaft Deutschland. GmbH hoffentlich. Wieder den blinden Fleck. Viele Redaktionen werden von weißen Männern dominiert. In Unbiased News schreiben 31 Journalisten, wie Vielfalt besser gelingen kann. Intersektionalität strebt nach einer Machtergreifung im Medienapparat. Ich daraus. Aber ja, schon lange, könnte ne? Ich meine, das ist ja schon geschehen eigentlich an neuen deutschen Medienmachern, würde ich sagen. Ja, also ich meine, gut, nicht insofern, dass jetzt die Leute das alles glauben und dass es jetzt die hegemone Meinung irgendwie ist, die jetzt jeder irgendwie frisst oder so, aber dass das jetzt irgendwie auf jeden Fall von der Unterstützung her und wie man es halt pusht, ist es schon so, dass die Leute da ziemlich viel Zug gerade haben. Ich fand es auf jeden Fall klasse. Diversität ist super und eine Stärke. Jo. Foot. Ja, hier hat der Autor Wendt diesen Film auseinandergenommen, den das ZDF am Mittwoch gezeigt hat. Mittwoch war es, glaube ich. In dem es dann um die Entscheidung um die Flüchtlinie ging, 2015. Du bist ja, sehr leise. Ja, das eben in der Form auseinandergenommen, dass er eben den wirklichen Sachverhalt nochmal vernünftig dargestellt hat. Das ist ein relativ langer Artikel, aber hat eben auch einige Dokumentenausschnitte und Zitate da gebracht, die das ziemlich deutlich zeigen, dass da eben auch schon vorher einiges passiert war. Ja, und die Merkel fand das ja natürlich auch irgendwie nicht so gut, diesen Film, aber aus anderen Gründen, ne, weil sie irgendwie nicht so menschlich dargestellt wurde oder so. Ja, das kommt vielleicht davon, weil sie wie ein Roboter auftritt seit 10 Jahren oder so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, irgendwie so der Film war auf jeden Fall so eine Geschichtsklitterung. Ich weiß nicht, warum das ZDF sowas macht. Und sich dann glaubt, nicht vorwerfen lassen zu müssen, sie wären irgendwie einseitig oder so. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zum vorangegangenen Artikel. Die Autorin mit dem Unbiased News, die hat als angepinnten Tweet Auftakt-Mentoring-Programm der neuen deutschen Medienmacher in der Taz-Kantine. Die wollte ich nur noch kurz hinterher schieben. So, das ist mir so eine kleine Herzensangelegenheit gewesen, der Artikel, weil der wieder mal mir die Möglichkeit gibt, als alter Mann eine Wolke anzubrüllen. Das mache ich so gern. Hier haben wir den Heiligen See in Potsdam mit einem sehr schönen Garten außenrum. Ein Denkmal, ein Landschaftsdenkmal, ist für die Potsdamer Bevölkerung geöffnet und das hat inzwischen leider sehr traurige und negative Folgen. Nämlich, dass sich kein Schwein mehr an das hält, was da eigentlich vorgeschrieben ist. Die Radfahrerin schreit lauthals: Wer sind Sie eigentlich? Was wollen Sie von mir? Fassen Sie mich nicht an! Gerade hat Christoph Martin Vogtherr versucht, das Radfahrverbot im neuen Garten durchzusetzen. Der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist auf einem Weg am Seeufer einer Radfahrerin entgegengetreten. Die Frau reagiert aggressiv. Vogtherr versucht es im verbindlichen Ton. Es hilft nicht. Die Frau schiebt ihr Rad einige Meter, dann steigt sie wieder auf und schreit: Ich mache hier, was ich will! Und als sie ihre zwei radelnden Freundinnen eingeholt hat: Idiot! Und der gute Herr Vogt, der sagt, das passiert ihm halt nicht einmal, das passiert ihm ständig. Es werden Mitarbeiter angespuckt, beschimpft, bedroht, weil sie die Leute darauf hinweisen, dass zum Beispiel halt Radfahren da einfach nicht gestattet ist, dass Baden nur an den ausgewiesenen Stellen gestattet ist. Die Leute baden aber überall. Die Folge ist, dass halt das Gras leidet, dass der Park insgesamt leidet. Durch die Dürre des Jahres hat er sowieso gelitten. Es wird einfach halt mit dem gemeinsamen Eigentum umgegangen, wie mit Dreck oder wie mit was man halt irgendwie, da holt man sich halt ein Neues. Nur, dass so eine Landschaft halt nicht so leicht wiederherstellbar ist. Ich verstehe einfach, das ist ein Steckenpferd von mir. Ich verstehe diese Dummheit in den Menschen nicht. Da hat jemand ein Stück von der Uferbepflanzung rausgerissen und mit ein paar Steinen eine Treppe gemacht, damit die Leute einfacher in das Wasser rein können zum Baden an der Stelle, wo sie eigentlich sowieso nicht baden sollen. In einem Landschaftsdenkmal. Was fährt in die Leute, dass sie keine Ahnung mehr haben, was sowas bedeutet? Was dass sie das auch kaputt machen einfach und sich dabei auch noch im Recht fühlen. Das Ding ist über 200 Jahre alt, der Garten, so wie er ist. Ja. Die Leute schmieren Graffitis überall hin, die Leute fahren Rad, wo sie nicht sollen, die Leute zerleben dieses Kleinod und fühlen sich auch noch im Recht dabei, obwohl ganz klar ist, dass es Vorschriften gibt, aber solche Vorschriften zählen heute halt überhaupt nichts mehr. Das ist echt zum Kotzen. So. Das war mein Teil. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ob ihr da genauso angepisst seid wie ich oder ob ihr eher sagt, naja, ist halt so, die Leute sollen da Rad fahren oder keine Ahnung. Aber ich finde halt, wenn wir es nicht schaffen, solche Kleinigkeiten irgendwie hinzukriegen, um sowas Schönes zu bewahren, dann gnade uns irgendwie, wer auch immer. Ich kenne es so gar nicht. Die Leute fahren immer Rad auch, da wo es verboten ist, das stimmt schon. Aber ansonsten. Ja, das müssen wir erstmal einer erklären, warum da das Radfahren verboten sein soll. Also mit der Schotter abgetragen oder was? Fußgängerbereich oder was? Ich denke mal halt also so ein Teil davon, dass du halt einfach durch Radfahrer einfach mehr Verschleiß hast. Und ich finde auch, es kann doch ruhig auch mal Wege geben, wo du als Radfahrer nicht fahren kannst. Das ist ein Schlossgarten. Das ist nicht der Wald. Das ist nicht irgendwie ein Radweg. Aber fördert, was der Freiheit dient. Ja. Aber ist, dient es denn nicht der Freiheit auch, wenn wir das erhalten? Ja, wenn das wirklich die beiden Wahlen sind, die beiden Punkte, zwischen denen man sich entscheiden muss, dann schon, ja, aber das weiß ich halt nicht. Ja, es klingt ein klein bisschen penibel oder so, kann man nicht irgendwie... Ja, aber warum kann man nicht eine Regel einhalten, die einfach besteht? Ich verstehe das nicht. Das beschneidet dich ja nur der Sache, du kannst da ja jederzeit spazieren gehen. Stellst dein Rad am Eingang ab, gehst da drin spazieren, wo ist denn das fucking Problem? Heute sind alle nur noch auf die eigenen Rechte. Ist das alles Schlossgarten hier, das Bild? Ist das alles Schlossgarten? Ja, um den See rum halt. Das ist natürlich auch ziemlich groß, ne? Wenn es so ein kleines Schlossgärten sind halt so. Ja, ich finde schon, also aber das hat doch unsere Gesellschaft auch früher ausgemacht, dass man sich an Regeln gehalten hat, weil man wusste, dass es dadurch für alle stressfreier wird. Ich verstehe nicht, warum wir das verloren haben. Ich finde, das ist so. Also ich habe es halt in Japan nochmal erleben dürfen, wie das ist, wenn die Leute sich gegenseitig respektieren und nett miteinander umgehen und Rücksicht nehmen. Ich habe schon öfter erzählt, dass es da in den Parks nicht mal einen Mülleimer gibt, weil die Leute von sich aus den Müll, den sie produzieren, in eine kleine Tüte packen und daheim wegwerfen. Ja, das kann ich auch verstehen, dass das Sinn macht. Bei uns hat sich geändert an den Leuten, glaube ich. Ansonsten weiß ich nicht, was das... aggressiver geworden, aber sonst... Ja, nee, also man braucht die Leute auf jeden Fall nicht anpöbeln, wenn einer kommt und sagt so, das ist hier verboten und so. Also mir wäre es denn so peinlich, dass ich da überhaupt mein Fahrrad langfahre. Ich käme da gar nicht auf die Idee, Leute dann anzupöbeln. Aber ja. Ja, wie gesagt, ich finde es halt symptomatisch, aber es kann auch sein, dass ich einfach zu alt bin. Ja, auf jeden Fall wird Berlin bald dicht gemacht und kommt keiner mehr rein. hier hat ein CDU-Abgeordneter wohl einen Zuzugstopp jetzt gefordert. Und die Anne-Christine hier, die schreibt halt eben, dass es genauso ist wie damals bei der DDR. Da durfte genau nämlich auch nicht, dasselbe. Da durfte nämlich auch nicht jeder nach Berlin ziehen. Wie darf nicht jeder nach Berlin ziehen? Naja, wegen Wohnungsmangel und so. Ach so, ja, nur da werden ja die Wohnungen billiger, ne? Dann können sich das auch Leute leisten. Naja. Ja, die Regulierung. Ich bin jetzt auf der Stelle, zumindest was öffentliche Kommunikation angeht, ihre Webseite und so weiter, um das Ganze lesbarer zu machen. Ja, der Witz, wer hätte das gedacht, ne? In dem Fall angeblich für Behinderte, von Behinderung betroffen, ne? Oder so. Klar ist das für Leute, die sich das dann vorlesen lassen oder so, auch besonders ätzend, wenn da dauernd irgendwelche Sternchen drin sind, die als Sternchen genannt werden oder so. Ich mache das auch manchmal, lass mir was vorlesen von so einer Maschine und das ist schon ziemlich blöd, wenn da sowas vorkommt. Was steht da? Vereinfachte Schreibweise ist. Ja. Soll das Menschen mit Behinderung erleichtern, Dokumente im Internet zu lesen. Ja, wie gesagt, das ist ja im Prinzip von Anfang an die Kritik gewesen, dass das nicht lesbar ist. Also lesbar schon, aber eben nicht maschinenwiedergebbar oder so, ne? Maschinensprechbar. Sehr interessant fand ich aber die Diskussion darunter, weil es irgendwie, weil es mal wieder so diese Grundsatzdiskussion aufgeworfen hat, irgendwie. Und die Aussage im Prinzip von einigen war, dass die Frauen eben einmal mehr nachdenken müssten. Also sie haben einen Nachdenkvorgang mehr. sie müssen eben überlegen, ob sie mitgemeint sind oder nicht. Und ich habe gedacht, irgendwie, es ist aber doch irgendwie andersrum eigentlich auch eher ein Vorteil, weil man hat doch noch eine zusätzliche Entscheidungsmöglichkeit. Ich kann einfach sagen, ach, wusste ich jetzt gar nicht, dass ich auch gemeint bin, wenn irgendwas ist. Oder Gender so. Denk, das ist immer gemeint. Das ist immer gemeint als Kerl. Das ist Gender Denk, ja. Nein, das ist der Gender Denk, ja. Ja, genau. Ja, vielleicht. Aber ja, da müssen die ja mehr nachdenken. Das macht die ja komplett kaputt im Kopf. Alter Schwede, ja. Unmöglich, oder? Meine Güte, wir müssen einmal mehr nachdenken und entscheiden, ob sie mitgemeint sind. Nee, nehmt einfach an, dass ihr immer mitgemeint seid. So, wie gefällt euch das? Das funktioniert nicht, wa? Ja, dann haben sie gesagt, ja, wie wär's denn, wenn wir die weibliche Form dann nehmen? Ja, dann meinte einer, kann man ja im Prinzip machen, aber dann ist Leser auch Lesin und nicht Leserin. Dann muss das Maskuline dann auch da raus aus dem Wort sozusagen. Fand ich gar nicht so schlecht. Die Idee wird natürlich einfach nicht so gemacht werden, denke ich mal. Aber das wäre ja das richtige Vergleichswort oder so, das richtige Komparativ. Ja, das mit diesem komischen generischen Femininum ist doch quasi das, was diese Luise Pusch schon seit Jahren irgendwie haben will. Die Sprachwissenschaftlerin hier bei mir aus Hannover. Ja, und man macht das, denke ich mal, nicht. Also auch da in dem Fall werden natürlich dann Frauen sozusagen extra benannt. Also wenn es dann um die Gruppe von Frauen geht, dann sagt man auch eben, dass jetzt die so und so sind, innen sind eben. Also da ist auch eine extra Benennung nochmal. Das kann ich fast sagen, negativ ist, wenn man extra benannt wird. Ne? Wie gesagt, zusätzliche Auswahlmöglichkeit. Oder eben besondere Ansprache. Also. Und ja, das mit dem Femininum, das glaube ich, kann man oder wird auch unter anderem deswegen nicht in Betracht gezogen, weil es dann länger ist einfach. Ne? Lesinnen und Leserinnen. Man könnte ja auch in die Ansprache einfach dazu packen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte progressive Genderistas und dann weitermachen, weißt du? Und dann hätte man ja auch sein Nicken in die progressive Richtung der Intersektionalität getan. Ja, nur da bist ja nicht fertig. Oder Heil-Genderschein. Dann hast du noch Inhalte. Und dann ja, weißt oder du baust einfach, welches Substantiv jetzt männlich ist. Du baust so einen Schalter ein, es gibt ja jetzt sowieso schon mal so einen Schalter für... Eine Schalterin, meinst du? Für mobile Versionen und Desktop-Versionen brauchst du einfach noch Schalter ein für Gender-Versionen. Und dann können sich die Heinis ihren wirren Krempel da an durchlesen und die normalen Leute lesen sich das im normalen Deutsch durch. Es gibt auf jeden Fall ein Plugin, soweit ich weiß, für Firefox. Mit dem kann man die Gendersprache dann aus entsprechenden Texten rausfriemeln lassen, automatisch. Falls einer Bedarf hat. Also waren sehr gute Kommentare auch dabei. Einer hatte das Ganze durcheinander geworfen, so hat dann irgendwie die Kommentar von das Frau und so weiter durcheinander geworfen, sodass man richtig gesehen hat, wie absurd das ist halt mit dem Hin und Her. Ja, und auch apropos Gender gibt auch keine und sinnvolle Variante so. Ne? Das und ja. Repräsentanz und so. Ja. Hier regen sich die Herrschaften von der Taz jetzt auch darüber auf, dass es zu wenig Straßen gibt, die nach Frauen benannt sind, obwohl sie halt selber dafür campaigned haben, dass die Taz auf der Rudi-Dutschke-Straße ist und das damals gemacht wurde, obwohl das eigentlich den Vorgaben schon, also das hätte eigentlich auch kein Mann sein sollen, nach den Vorgaben vom Bezirksrat, aber die wollten das unbedingt gerne so haben, dass die Rudi-Dutschke-Straße ist. Für Rudi gibt es keine weibliche Entsprechung, glaube ich, ne? Rudine. Ja, das ist wichtig. Genau wie das ist auch total wichtig, dass man nochmal das Gesetz zur Frauenquote verschärft, weil da ja einige Firmen angeblich sich immer die Nullquote geben und die können so nicht da rauskommen. Das heißt, für die muss es Sanktionen geben und das heißt blechen. Ja, blechen. So dass es wehtut, hat die Franziska gesagt. Also die hängt auch ihr Fähnchen ganz schön in den Wind, finde ich. Ne? Wenn es gerade passt, dann erzählt sie was von Vätern. Wenn es gerade nicht passt, dann erzählt sie hier was von Frauenquote. Und wenn es um Geld geht, kommen wir vielleicht auch noch zu, dann wird alles 100% in die Frauenarbeit gesteckt und mit blöden Sprüchen die anderen Begehrlichkeiten eben abgekanzelt so, ne? Und verschändert. Ja, wollen wir mal gucken, was kommt. Die wollen das im Herbst vorstellen. Und an dieser Uni, ich weiß gar nicht, was in Mainz, da wollen sie jetzt die Männer und die Frauen gleichstellen in der Form, dass an irgendwelchen Ausschüssen die Frauen zu 50% teilhaben sollen. Wir sind aber von den Professorinnen oder Professorinnen und Professoren nur rund 30% eben weiblich. Und da befürchten die Professorinnen jetzt ganz viel mehr Arbeit. Klar, ne? Irgendwie fordern und dann aber nicht da sein, ist natürlich dann auch schwierig. Dann steht dann irgendwie eine Arbeitslücke, die man füllen muss. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ich finde es irgendwie ganz witzig von dem Widerspruch her, dass man immer irgendwie fordert 50% und wenn man dann 50% kriegen soll, dass man dann direkt irgendwie sagt, oh ne, das überfordert mich. Ne? Naja, der Beitrag steht auf jeden Fall drin, dass es halt die Arbeit, dass es halt die Zeit vom Forschen wegnimmt, was die Leute eigentlich machen sollen. Ja. Wenn sie in irgendwelchen Gremien hocken. Und deswegen dadurch ja, dass es halt weniger Frauen gibt, müssen halt mehr von den Frauen mehrere von diesen Gremien dann da. Ja, Gremium kostet immer Forschungszeit. Ne? Ja, das ist auch die Frage, was diese beschissenen Gremien überhaupt bringen. Aber ja, es ist wieder nur so ein 50-50 muss es sein, weil ansonsten ist es ja Unterdrückung oder was weiß ich was. Ja, es macht so ein bisschen den Eindruck, fand ich jedenfalls, dass der Uni-Professor sich das irgendwie so ein bisschen aus Gehässigkeit ausgedacht hat, der Uni-Rektor. Aber das ist auch nur mal ein Eindruck gewesen. Oder jetzt kommt der Aluhut. Das waren Leute, die gegen die Gender-Leute zurückdrängen wollen und deswegen haben sie das extra gepusht, um mit der Forderung die eigenen Frauen zu bestrafen, damit man Gender-Kram abbauen kann. Und es ist 4D-Schach. Ja, wenn die nicht forschen können, ne? Die können eh nicht forschen. Die können jetzt auch schon nicht forschen. Ja, nicht voran. Also, die kommen sowieso nicht. Schreiben sie halt, sitzen sie halt in dem Gremium und schreiben auf ihren Kritzeln, auf ihren Zetteln mit Wachsmalstiften Männerscheiße. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Hier, das hier ist ein interessanter Artikel. Es geht um kulturelle Hegemonie und um Gramsci und darum, dass es zwar eventuell danach aussieht, dass die Konservativen etwas einen Lauf haben, dass aber sozusagen der Undercurrent, also die Unterströmung eher nach links geht und der Autor geht halt hier darauf ein, dass halt längerfristig es eher nach links geht. Und Jackson Rawlings ist ein politischer Philosoph und ja, schreibt halt über Gramsci und seine kulturelle Hegemonie. Ich fand's ganz interessant. Die Linke kommt zurück. Alles sind Kulturmarxisten. Der hat auch andere Artikel, wie zum Beispiel Socialism is a toxic brand, rebranding the left by learning from the right. No deal Brexit. What will actually happen? Das hört sich nach einem Price-Thema. Das war ein Price-Thema. Price off. Oh, prices. Price ist kurz abwesend. Priceless. Okay. Das war auch von Price, glaube ich. Ja, jetzt bin ich wieder da. Sorry. Da ist er, okay. Ja, das Economic Policy Journal mit dem No-Deal-Brexit, what will actually happen? Ja, es gab ja einige Tumulte in England jetzt die letzten Tage. Was im Endeffekt passiert ist, ist, dass einige Teile der Parlamentsfraktion, der Regierung, die Regierung verlassen haben und zur Opposition rübergewechselt sind. Mehr oder weniger. Und jetzt eine Legislatur auf den Weg gebracht haben, die ja quasi im Wortlaut ein No-Deal-Brexit ausschließen soll bei allen Verhandlungen oder bei allen weiteren Vorgehensmaßnahmen, die die Regierung treffen soll. Und um die Regierungsarbeit von Boris Johnson zu torpedieren. Der hatte ja im Endeffekt jetzt alles auf einen No-Deal-Brexit ausgelegt am 31. Oktober. Hatte noch angeboten, vor dem 31. Oktober nochmal Wahlen zu machen, um noch was am Ausgang zu verändern. Aber das wurde abgelehnt und die Wahlen wurden jetzt die Oppositionskoalition, die jetzt die Parlamentsmehrheit hat, die besteht quasi auf einen Wahltermin erst nach dem Brexit-Datum, dass es sich also quasi wieder verlängern muss. Das ist ein ziemliches Chaos und der Boris Johnson kann jetzt noch versuchen, in der zweiten legislativen Kammer das zu verhindern. Da hat er noch ein paar Tricks, die der Regierung zur Verfügung stehen. Ob er das machen will oder nicht, ist eine Frage. Aber ja. Moment mal, das Oberhaus hat gestern zugestimmt, oder? Ja, es gibt da noch eine weitere Hürde, die zu nehmen ist. Aber okay. Ja, es sieht natürlich auch nicht gut aus und es ist eine weitere Verzögerungstaktik. Und mich wundert das Ganze nicht. Meine Prognose ist ja weiterhin, dass sich nicht großartig was ändert. Egal unter welchem Namen das läuft im Endeffekt. Und das ist alles ein riesiges Theater, was da läuft. Und jetzt tischen die weiterhin ziemlich viel auf. Und wenn man sich angucken will, was tatsächlich passieren würde, ich habe ja schon einige Notfallpläne von Großbritannien und von der Europäischen Union vorgestellt, hier im Economic Policy Journal. Da sind auch noch mal so ein paar andere Themen angesprochen. Was tatsächlich passieren würde, natürlich hätte es negative wirtschaftliche Folgen. Für Deutschland hätte es beispielsweise eine Folge, dass sehr viel Kapital, was in England investiert ist derzeit für Immobilienprojekte, weil deutsche Banken historisch gesehen halt einfach viel dort Geld hin verleihen. Das würde wahrscheinlich wieder auf den deutschen Markt zurückfließen und hier für Wohnprojekte zur Verfügung stehen. Allerdings, oder in einem anderen Teil der Welt müsste es eingesetzt werden, aber das wären quasi die Nachteile, die Unternehmen auf deutscher Ebene zu befürchten haben, und solche Sachen sind hier so ein bisschen aufgedröselt in dem Artikel. Ja, also ich gehe weiterhin davon aus, dass auch Anfang nächsten Jahres Großbritannien weiterhin in der Europäischen Union sein wird, wie auch immer. Vielleicht überrascht mich der Boris Johnson ja noch. Bin gespannt. Hier geht es um eine Geschichte von einigen deutschen Jugendlichen, die nach Frankreich gefahren sind, um bei G7 zu demonstrieren oder gegen G7 zu demonstrieren. Da hat ja ein G7-Gipfel stattgefunden. Oh, Entschuldigung. Da werde ich gleich auch noch ein paar Sachen zu sagen, aber hier geht es jetzt erstmal um den Fall von diesen paar Jugendlichen. Die sind im Endeffekt mit dem Auto zusammen unterwegs gewesen, sind an einer Mautstelle von der Polizei kontrolliert worden und sind daraufhin zu mehreren Monaten Haft verurteilt worden. Wegen, ja, das ist mit der Übersetzung immer so ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt geht es darum, dass ihnen zur Last gelegt wurde, dass sie Materialien dabei hatten, die geeignet wären, auf der Demonstration, das läuft halt unter so einem Terrorismusparagrafen, aber es geht halt so um Demonstrationsmaßnahmen. Die hatten wohl Pfefferspray dabei und so ein paar andere Utensilien. Und das wurde denen halt zur Last gelegt. Frankreich steht ja immer noch unter einer Ausnahmegesetzgebung. Der nationale Notstand, der wurde ja 2017 abgelöst durch diese neue Terrorismusregelung. Ja, und das sind halt diese Auswüchse von dieser Terrorismusregelung, dass sie halt einfach nur mit dem Auto unterwegs sind, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Und es gab auch keinerlei Anhaltspunkte, es ist ja oftmals, dass da irgendwie über Social Media irgendwelche Hinweise kommen oder sonst was. Nö, die sind einfach nur angehalten worden und sind bis heute auch weiterhin noch im Gefängnis in Frankreich. Und wer sich dafür die Details noch ein bisschen interessiert, das ist, glaube ich, im nächsten Tab, da geht es darum, das ist ein Interview mit einem Anwalt in Deutschland, das ist ein Anwalt, aber auch so ein bisschen ein Aktivist. Und der dröselt dann nochmal so ein bisschen die speziellen Feinheiten auf, was da genau passiert ist, was genau zur Last gelegt wird. Ja, es ist halt interessant, was in unserem Nachbarland passiert. Ja, das muss man schon sagen. Zum eigentlichen G7-Gipfel noch zu sagen, das ist im Endeffekt dieses Jahr die Macron-Show gewesen. Ja, also der Emmanuel Macron, der schlägt sich gut, was die Vormachtstellung angeht. Der Sebastian Kurz, der wird es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ne? Und der Macron hat halt auf diesem G7-Treffen auch sich mit einem iranischen Abgeordneten getroffen oder mit einem iranischen Botschafter. Da geht es ja um die ganzen Iran-Sanktionen. Dann spielt der auch eine sehr große Rolle in Verhandlungen mit Amerika wegen dieser Social Media Tax, die hat jetzt einen Namen, die GAFA Tax, wegen Google, Apple, Facebook und Amazon, die GAFA Tax. Ja, und da hat man jetzt mit Amerika quasi eine Übereinkunft getroffen, dass man diese Tax quasi erstmal erheben will, aber auf andere Sachen anrechnen will und im Rahmen der OECD ein internationales Framework schaffen will, das diese Steuern quasi für alle Länder erhebt und dass dann diese französische Gesetzgebung in dieses Framework eingearbeitet werden soll. Das finde ich interessant. Und eine Forderung von Donald Trump ist ja eine Reform der World Trade Organization und da hat der Macron auch gesagt, ich werde da mit Amerika zusammenarbeiten, um das weiterzuführen. Und ja, das sind quasi die Hauptsachen, die jetzt wirklich rumgekommen sind bei der G7-Sache. Ja. Der Macron hat halt, der verteidigt seine Vormachtstellung in der internationalen Politik. Der gibt den Ton an im Moment. Tierschützer wollen Esel abschaffen. Jesus soll E-Scooter fahren. Jesus auf einen E-Scooter. Klingt eher ungewöhnlich, ist nach Ansicht von Tierschützern aber eine gute Lösung. Ja. Ja, da ging es um irgendeine Aufführung. Also das war nicht von mir, aber da ging es um irgendeine Aufführung, wo normalerweise ein Jesus auf einem Esel reitet und die sagen jetzt, das sollte lieber ein E-Scooter sein. Also wenn die Leute, die dieses Bühnenstück produzieren, aus welchen künstlerischen Gründen auch immer, sich dafür entscheiden, okay. Aber von außerhalb das zu sagen, finde ich ein bisschen, naja. Ja, sorry, war von mir, aber gab auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Also, auf einem verkleideten Roller soll er dann fahren. Kommen wir kurz nach Amerika. Hatten wir ja vorhin schon beim Slavoj Žižek-Artikel. Und ja, Marianne Williamson ist im Endeffekt eine der Kandidatinnen für die Demokratische Partei in Amerika gewesen. Die ist angetreten mit der Message Liebe, Frieden und Konsens und alles nur positiv. Und ist dann halt quasi vom eigenen politischen Lager, für das sie kandidiert hat, einfach total zerrissen worden. Es sind halt sehr viele Gerüchte über sie in die Welt gestreut worden, die es halt auch in sehr viele Nachrichtenartikel geschafft haben, ohne dass da irgendwelche Fact-Checks stattgefunden hätten. Das ist in den Medien passiert, aber gesteuert halt auch durch die politischen Gegner in der eigenen Partei, der Demokratischen Partei. Hinter den Kulissen ist es so, dass da ja jetzt sehr viele Debatten stattfinden, wo halt diese 20 Leute und immer weniger werden es, halt anhand von bestimmten Kriterien eingeladen werden. Ja, die müssen halt einen gewissen Umfragewerten über einen gewissen Prozentzahl sein und gewisse Spenden akquiriert haben für ihre Kampagne. Und da ist es halt so, dass obwohl viele Kandidaten diese Kriterien oftmals erfüllen, sie trotzdem nicht zu diesen Debatten zugelassen werden. Ja, weil da halt selektiv ausgewählt wird, okay, wir haben jetzt hier 30 Umfragen und du musst 10 erfüllen, aber wir haben jetzt 10 ausgewählt, wo du nicht erwähnt wurdest und deswegen wirst du nicht eingeladen. Solche Tricks werden da halt gemacht. Das kennen wir ja von 2016 schon mit Bernie Sanders, ja, wo der gegen Hillary Clinton ja überhaupt gar keine Chance hat, weil das Establishment den einfach weggekickt hat. Und die Marianne Williamson ist halt in diesen Prozess reingekommen mit einem sehr positiven politischen Bild und mit einem sehr klaren Feindbild. Die Republikaner, die sind die Schlimmsten und die nutzen alle Tricks im Buch und die lügen und stehlen und erpressen und machen alles. Und hier hat sie mit dem New Yorker ein Interview gegeben, wo sie halt quasi ihre Erfahrungen schildert und selber auch sagt so, ich bin in diesen Wahlkampf gegangen und die Methoden, die ich nur meinem schlimmsten, ärgsten politischen Feind überhaupt zugetraut hätte, die habe ich von meinen politischen Freunden am eigenen Leib erlebt. Ja, zum Beispiel wurde das Gerücht über sie verbreitet, dass sie eine Kristallheilerin wäre, weil das halt auch in ihre Rhetorik so reinpasst. Oh, Liebe und Frieden und alles mögliche, bla. Die ist schon eine sehr esoterische Person, aber nicht esoterisch, dass sie irgendwas mit Kristallen oder sowas zu tun hätte. Ja, andere sagen, sie hätte irgendwie für LSD-Trips Werbung gemacht oder sonst irgendwas. Also, und wie gesagt, solche Sachen wurden in der Berichterstattung einfach unreflektiert übernommen. Gut, das kennen wir ja auch von anderen politischen Kandidaten. Aber mit ihren eigenen Worten, das hätte ich dem ja, das, ich dachte, das sind irgendwie rechte Methoden und ich bin ganz überrascht. Und jetzt ist sie recht desillusioniert und weiß gar nicht, ob sie weiter kandidieren soll. Sie versucht es weiterhin, aber ich habe ja gerade schon die Methoden beschrieben, mit der sie versucht wird, klein gehalten zu werden innerhalb der Partei. Schon sehr frustrierend. Wer weiß, vielleicht wechselt die zum republikanischen Lager rüber. Ja, da gibt es auch Politik. Politik ist halt auch schmutzig. Also. Du musst ja vorher noch beweisen, dass sie wirklich eine Kristallheilerin ist. Nee, ist sie nicht. Und sie hat ihren Posten nur verloren, weil es der LSD-Kristallwerbung macht. Nein, Gott. Nee, aber ich keine Ahnung, das irgendwie lässt mich das halber kalt. Also. Ja, ist ein gutes Beispiel für das politische Klima in Amerika. Ja, ja. Also, anders hätte ich es nicht erwartet. Also, da, weil du musst ja erstmal sozusagen deine eigene Partei einnehmen. Also, das ist so eine große Koalition, dass du so viele verschiedene Strömungen hast, dass du mit reiner Rhetorik kommst du ja nicht voran, sondern du musst ja innerhalb der Partei netzwerken und die Partei erstmal übernehmen, bevor du ja, hochkommst. Also, aber ja. The Paradigm Shift in Treatment and Research of Mental Disorders. Wir haben seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Bereichen der Forschung einen Stillstand. Also zum Beispiel bei der Schizophrenie ist es so, dass wir seit eigentlich 40 Jahren nicht so einen richtigen Durchbruch hatten. Ein paar Medikamente wurden verfeinert, aber man dachte eigentlich damals mal, dass man die Krankheit bis heute besiegt hätte. Und innerhalb von dem Artikel wird halt darauf eingegangen, dass in anderen Bereichen der mentalen Gesundheit es halt auch nicht so gut aussieht und ja, recent evidence across multiple meta-analysis on key mental disorders provides an overarching picture of limited benefits for both psychotherapy and pharmacotherapy. A dead end has been reached. Also im Grunde ruft man auf an Paradigmenwechsel in der Forschung für psychische Krankheiten auf. Und ja, also leiden ja genug drunter. Also wird da auch mal Zeit, dass man da mehr Nägel mit Köpfen macht und mal bei der Forschung versucht, andere Wege zu gehen. Zum Beispiel, das ist jetzt sehr detailreich, aber bei der Schizophrenie gibt es halt die Dopaminhypothese. Und das ist halt relativ gesichert, dass es so ist. Aber es gibt halt auch Medikamente, die das halt komplett kontrainduzieren. Und mit der Forschung läuft da halt im Dunkeln rum. Und da wird es halt Zeit, dass sozusagen visionäre Köpfe sich ein bisschen was einfallen lassen und einen Paradigmenwechsel vom Zaun brechen. Ja. Da ja, mehr visionäre Köpfe in der Schizophrenie. Genau. What could go wrong? Waffenruhe ist immer ein Fehler. Das Zyniker. Meine Güte, sorry, das ist jetzt zweimal hintereinander war. So, ich bin schon wieder da. Ja, die Westsahara, der Westsahara-Konflikt. Ja, die Westsahara, die liegt südlich von Marokko. Ist ein Gebiet, was von Marokko weiterhin annektiert ist. Da ist es relativ unumstritten international. Umstritten ist halt nur, ob das gerechtfertigt ist. Hier haben wir einen ganz interessanten Report von Deutschlandfunk Kultur. Was man dem Report entnehmen kann, ist so ein bisschen wie die Sahari-Bevölkerung, die halt nicht im West-Sahara-Gebiet wohnt, sondern hauptsächlich in verschiedenen Flüchtlingslagern in Algerien, die mittlerweile zu mittelgroßen Städten ausgebaut haben. Ganz interessant Bericht, allein einfach zu gucken, wie die Leute da leben. Generell ist das ein Konflikt, der jetzt wieder aufflammt, weil es einen Friedensvertrag gibt zwischen der Militantengruppe der Saharis und dem marokkanischen Regime. Und der besteht seit 1991. Allerdings ist der seit 4 Jahren mehr oder weniger gekündigt. Also das Problem ist, dass es jetzt alles schon so lange zurückliegt, dass gar nicht mehr so klar ist, wer die eigentlichen Verhandlungspartner sind, auf Seiten der Saharis zumindest. Ja, da haben halt Leute teilweise ganz andere Interessen als ursprünglich einfach nur wieder aufs eigene Territorium zurückzukommen und Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Es gibt allerdings immerhin weiterhin noch eine Exilregierung, die ist allerdings auch in Algerien, in einem von diesen Flüchtlingslagern. Und ja, auf UN-Ebene wird jetzt halt darüber entschieden, wie man da jetzt weiter verfahren soll. Ja, die Franzosen und die Amerikaner, die sind dafür, dass Marokko weiterhin das Protektorat über dieses Gebiet hat, aber die sind halt einer autonomen Behörde unter der Sahari-Führung ja auch ganz wohl gewogen. Vielleicht könnte dieser Konflikt jetzt endgültig mal deeskaliert werden und die Leute könnten aus diesen Flüchtlingslagern, die ja nicht wirklich temporären Charakter haben. Ja, da sind ganze Generationen schon geboren worden und schon gestorben in diesen Flüchtlingslagern da. Und ja, es kann allerdings auch wieder eskalieren, ja, weil in diesen Flüchtlingslagern sehr viele militante Gruppen, die auch dann wieder von ausländischen Einflussgebern von verschiedenen Ideologien halt auch mit Geld versorgt werden, die werden quasi auf Kampf getrimmt, dass man halt sich wieder mit dem marokkanischen Militär im Partisanenkrieg auf dem Heimatgebiet wieder bekämpfen sollte. Ja, das Ganze ist halt ein ziemlich massiver Konflikt, der am Schwelen ist, ähnlich wie Kaschmir, ja, mit weniger Beteiligten. Allerdings sehr viel näher an unseren Grenzen dran. Ein Streitpunkt, in dem es im West-Sahara-Gebiet geht, das West-Sahara-Gebiet, das sieht man hier rechts auf der Karte auch nochmal, ist relativ groß, ist größer als, oder ungefähr so groß wie die Bundesrepublik Deutschland von der Fläche her, oder mehr, ich bin mir gar nicht so sicher. Und ja, die haben verschiedene Rohstoffe, deswegen ist es sehr interessant und die haben ein sehr großes landwirtschaftliches Irrigationsprojekt gefahren, die Marokkaner. Sehr viele von den Sachen, die wo drauf steht, aus Marokko, die wir hier beispielsweise bei uns essen im Supermarkt, kommen aus dem Westsahara-Gebiet. Da haben die halt quasi wirklich Teile der Wüste zu blühenden Gärten gemacht. Das muss man denen auch mal zum... Also das ist eine technische Meisterleistung, was sie da teilweise gemacht haben, muss man wirklich loben. Allerdings ist es halt immerhin noch besetztes Gebiet. Hier gibt es beispielsweise diese Western Sahara Resource Watch. Das ist eine Aktivistengruppe, die halt immer guckt, was wird im Westsahara-Gebiet angebaut und ja, dass man halt irgendwie darauf achten sollte und irgendwie Lobbyismus betreiben sollte gegen die Unternehmen, dass die diese Produkte nicht unbedingt von da einkaufen. Die sind auch nicht unerfolgreich in Deutschland auf Lobbyismus-Ebene, aber die sind nicht so aggressiv wie andere Leute. Ich nenne mal als Beispiel die BDS-Leute. Ne, die sind ja ziemlich aggressiv, politisch und in ihrer Rhetorik. Die sind eher immer so ein bisschen, ja, die machen auch Lobbyarbeit und sind auch erfolgreich, aber die gehen eher den langen Weg. Ja. Warum ist die Sahara auch interessant? Da sind sehr hohe Phosphorvorkommen. Vor allem auch, wenn es nur 10% der marokkanischen Reserven sind, sehr leicht zugängliche Phosphorvorkommen. Und Phosphor ist ein Rohstoff, der sehr, sehr begrenzt nur noch verfügbar ist weltweit. Ja, Peak Phosphor, Peak Oil kennen wir ja als Begriff, aber Peak Phosphor ist auch eine Realität. Hier werden Zahlen von 2030 genannt. Das ist wissenschaftlich mittlerweile auch schon ein bisschen anders. Hier sehen wir beispielsweise eine Studie aus 2016. Hier in dieser Grafik können wir beispielsweise sehen, kannst du nochmal stoppen, nochmal auf den Kuchen, genau. Wofür brauche ich das? Nochmal, Westsahara, 10% der marokkanischen Reserven und die am leichten zugänglichsten. So, und wer hat die meisten Phosphorreserven weltweit? Marokko. Phosphorreserven kann man relativ leicht einschätzen, weil die geologisch leicht auffindbar sind. Wofür braucht man das? Deswegen sind die Zahlen relativ klar. Und man weiß halt, welche Phosphorreserven gibt es und was gibt es für einen Verbrauch. Und also die leicht abbaubaren Phosphorreserven, die sind schon vor 2025 sehr unzugänglich. Es gibt seit dem Jahr 2009 gibt es schon immer wieder Marktzyklen, wo es eine besonders hohe Nachfrage nach Phosphor gibt, wo die Nachfrage nicht durchs Angebot gedeckt werden konnte, in einem industriell relevanten Maß. Ja. Und das ist wirklich ein Engpass der Weltwirtschaft, ist die Phosphorförderung und die Phosphorvorkommen. Und natürlich wird da an Technologien erforscht, wie man Phosphor irgendwie recyceln kann und anderweitig herstellen kann und so weiter und so fort. Allerdings ist es sehr schwierig. Ja, und ohne Phosphor funktioniert unsere Landwirtschaft nicht. Ja, wir müssen unsere gesamte Landwirtschaft umstellen auf Modelle, dass alles Indoor ist. Ja, und wir hätten beispielsweise Geschäftsgebäude, die Vertikalfarmen sind, wo die Temperatur total reguliert ist und das ist ein geschlossenes System, dass keine Schädlinge reinkommen und. Dann kann man ähnliche Ertragsraten erzielen, aber das wirklich in einem Weltmaßstab zu erzeugen, ab 2035 perspektivisch, ist so nicht machbar. Also das ist eine Herausforderung für unsere weltweite Zivilisation, die es zu meistern gilt. Ja, ich will keine Panik machen, ja, aber alle reden über den Klimawandel, das ist ein wirkliches Problem, was wir haben. Wenn wir weiterhin gesagt, die Welt geht und wachsen wollen und allen weiterhin Technologiezugang geben wollen. Und weil die Frage jetzt so oft gestellt worden ist, würde ich einfach mal sagen, Phosphor braucht man für Düngemittel. Ja. Und zwar unbedingt. Ja, für einen industriellen Landbau und aller Landbau, den wir heutzutage haben, ist industriell. Den wir ja eigentlich sowieso alle nicht wollen, aber für den wir inzwischen so viele Menschen auf dem Planeten sind. Super. Ja, um die Menschheit ernähren zu können. Ne? Anders ist es einfach nicht möglich. Ich habe ja gerade ein alternatives Modell genannt. In dieser Studie, die vorhin verlinkt wird, die ist übrigens super. Ja, von einem schwedischen Institut mit super vielen Grafiken, super vielen Hintergrundinformationen, super vielen Konzepten. Dieses Vertical Farming ist halt ein Konzept, was man sich sehr leicht vorstellen kann, aber man weiß ganz genau, das ist auch sehr ressourcenintensiv. Ja, wie viel Technik steckt da drin? Ja, das ist da auch wieder so eine Sache. Ja, und Breaking the Habit, why none of the large oil companies are Paris aligned and what they need to do to get there. Und hier haben wir genau das andere Ende des Spektrums. Und zwar, hier geht es um eine künstliche Beschränkung der industriellen Kapazitäten bei der Rohstoffförderung. Und hier geht es um Öl. Und zwar gibt es hier diesen Carbon Tracker und da ist auch ein NGO im Hintergrund, der das Ganze betreibt. Der Name ist mir jetzt ein bisschen entfallen. Aber die haben jetzt eine ganz clevere Sache angestellt und zwar haben die jetzt untersucht, welche industriellen Investitionen für die nächsten 30 Jahre haben gewisse Ölförderungsunternehmen gemacht und sind die denn so kompatibel, wenn man zusammenrechnet, was da gefördert wird und wenn man zusammenrechnet, was daraus für einen Verbrauch resultiert mit den Paris-Klimazielen. Hier wird zwar immer die ganze Zeit über UN-Klimaziele geredet, aber ja, es ist ja, ne, noch gelten sie, aber sie werden ja nicht umgesetzt werden, weil Amerika ja angekündigt hat, es nicht zu verlängern. Auch wenn Amerika jetzt weiterhin an den Paris-Akkord gebunden ist, haben sie ja schon gesagt, sie werden ihn nicht verlängern. Ne? Trump sagt ja, sie werden ausgestiegen. Das ist das, was es im Endeffekt heißt, hatte ich ja schon mal angesprochen. Und ja, hier geht es im Endeffekt um die Geldbörse. Die sagen, okay, Unternehmen, wenn ihr das jetzt so macht, dann habt ihr jetzt Investitionen von 50 Milliarden Euro und das sind Fehlinvestitionen, weil durch diese neuen Regularien müsst ihr das alles wieder abbauen und rückbauen und euch entsteht dadurch ein langfristiger Schaden bis zu 2 Trillionen US-Dollar. Ja, also man merkt schon, das Ganze ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber die Methodologie ist valide, aber es wird halt immer zugrunde gelegt, dieser Paris-Klima-Akkord und dass es alles richtig wäre, was da drin steht und dass sich auch wirklich alle dran halten würden und dass es keine Mitigationsmaßnahmen gibt, sowas wie Carbon Capture oder Carbon Recycling oder solche Sachen. Und ja, eine interessante Sache. Ja, weil, ich habe, wie gesagt, ein Lobbyismus gegenüber Unternehmen und CFOs und solchen Leuten, nicht gegenüber der Allgemeinheit. Sehr interessant. Jetzt steht der deutsche Kohleausstieg auf der Kippe. Ha, ja. Man hatte im Endeffekt festgestellt, dass es, wie es im vorigen Fall auch war, dass die Industrie einfach auf gewisse Lieferketten und auf gewisse industrielle Prozesse angestiegen ist, dass gewisse Sachen einfach nicht so schnell umgesetzt werden können, wie es auf dem Papier steht. Ja, es steht nicht auf der Kippe, sondern es steht auf der Kippe, dass alles so umgesetzt wird, wie es im Papier steht. Wobei natürlich alle von Anfang an gesagt haben, so ja, das funktioniert aber nicht so ganz, weil wir müssen die Kohle noch anliefern für unsere Stahlwerke, wenn die Stahlwerke weiter funktionieren sollen, weil wir können die Kohle auch von woanders herliefern, aber diese Lieferketten müssen noch etabliert werden und so weiter und so fort. Hier geht es um großindustrielle Prozesse, ja, um Tausende von Tonnen pro Jahr. Ja, und ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, also da wird es jetzt großes Buha geben und dann werden die ganzen strengen Regeln werden wieder verlängert werden müssen und sehr viele Investitionen aus dem Ausland, die in Deutschland in diese Industrie hätte getätigt werden können oder in den Ausbau in die Zulieferindustrie oder sonst was, ja, die sind alle nicht getätigt worden. Viele Unternehmen sind vielleicht pleite gegangen, weil sie nicht mehr für die nächsten 5 Jahre mit den Leuten rechnen können. Ja. Sei es irgendwelche Imbisse oder irgendwelche Zuliefererbetriebe. Tja, ist schon schade. Ja, kommen wir zu einem halblustigen Thema. Es gab ja den Hurricane jetzt, der ist überhaupt gar nicht lustig gewesen, aber manche Reaktionen auf den Hurricane sind lustig. Das E-Scooter-Phänomen ist ja mittlerweile in Deutschland auch schon angekommen. In Amerika ist das schon länger da und noch viel weiter verbreitet. Deswegen hat die Stadt Miami jetzt, wo der Hurricane langsam auf sie zukam, gesagt, wir müssen leider alle E-Scooter und anderen kleinen Scooter von den Straßen entfernen. Es geht auch um Leihfahrräder übrigens, nicht nur um Scooter. Aber hauptsächlich die Scooter, da wurde sogar extra eine Studie für angefertigt, wie das Gefahrenpotenzial wäre. Und ja, um das zu rechtfertigen, weil die Unternehmen natürlich gesagt haben, nee, dann haben wir ja Umsatzeinbußen und so weiter und so fort. Ja, und das Bild dazu, wenn ihr das seht, das ist besonders schön, das erinnert mich an Sharknado, nur hier geht es um den Scooternado. Das sind schon sehr gut. Zivilisatorische Probleme, an die keiner gedacht hätte vor 100 Jahren. Ne? Ja, aber so ein Ding an den Kopf kriegen will halt auch keiner. So, was nicht, werden die weggeschmissen? Nee, das sind doch Leihgeräte, Mammon. Die stehen rum und warten, dass du mit deinem Handy kommst und es freischaltest für Geld so, und dann damit rumfährst. Das sind im Wasser oder so, ja, okay. Nee, das sind diese Roller, okay. Mammon. Ja, ist das schon gut. Oh, Mensch, Mammon. Nein. Im Wasser. A war game at Rand puts teen girls in command. The infantry is taking heavy losses. All artillery battalions have been wiped out. Fighting to stay in the game, the young woman huddled around a table screen with maps and planning papers are running out of options. Ja, Rand zeigt, dass Frauen auch den militärisch-industriellen Komplex führen können, was hervorragende Nachrichten sind. Ja, klasse. Das war's auch schon. But when it comes to finding their way through difficult problems, they have one experience generals don't have, being a teenage girl. Oh my God. Ja, aber ich meine, man kann doch nicht vom Feind irgendwie fiese Fotos auf Instagram posten oder also mir hat hinterm eine, Rücken über ihn reden. Das bringt doch nichts. Genau, mir hat eine fußballspielende Ex-Kollegin mal erzählt, dass sie da so beim Fußball, da gibt's dann bei den Frauen so Bedenken wie, ja, irgendwer muss einen Elfmeter schießen und das macht die und die, weil die hat gerade einen schlechten Tag gehabt. Und das heitert sie dann auf, wenn sie einen Elfmeter schießen darf. Ja. Ja, ich glaube, die Soldaten da hatten nicht genug zu essen gestern. Die sollen mal an die Fronten. Denken sie an was anderes. Genau, oder vielleicht fällt ihnen sowas, die sortieren dann die ganzen Reihen danach, welche Männer die toxischsten sind. Die müssen alle nach vorne, damit sie den Gegnern vergiften. Kommen wir zur Filmempfehlung. Not. Ja, und zwar der Film mit dem wunderbaren Titel Kack 2019. Ja. When a frustrated loner gains popularity as an alt-right vlogger, the online echo chamber turns his fears into a deadly rage. Hört sich gut an. Auch bekannt als Fantasie. Es hat auch nur 18 Tage gedauert, anscheinend diesen Film zu drehen. Ne, also über so einen Film reden wir. Allerdings ist er jetzt schon für mehrere Preise nominiert. Für einen ist er definitiv nominiert, aber das hat sehr viel Eindruck geschunden und andere haben es angekündigt. Der ist ja auch noch nicht mal draußen, ne, deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Ja, da ganz unten steht aber auch Post-Production updated 26. März 2018. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das wird doch noch ein bisschen das Geld rausgefallen. Oder meinst du, da gibt es so viele Special Effects, die sie da noch machen müssen für den Kackfilm? Ja, also den Trailer kann man sich angucken, aber den Cringe müssen wir uns hier wirklich nicht geben. Um es kurz zu machen, das ist im Endeffekt eine Person, die ja einerseits ein bisschen komisch behandelt wird, aber auch selber sich doof verhält, so wie es wohl dargestellt wird. Und dann quasi, ja, alle Klischees, alle Strohmann-Argumente, ja, der macht dann während des Films auch bei einem Cuckold-Porn mit. Ja, oder wird irgendwie von der Alt-Right-Szene gezwungen, bei einem Cuckold-Porn mitzumachen. Ja. Aber warum? Sehr verquere Sachen, wie man sich sein Feindbild vorstellt. Irgendwie habe ich den Eindruck. Ja, und, keine Ahnung, warum. Sehr viele Memes werden aus diesem Film wahrscheinlich herauskommen, aber mehr wird da nichts zu tun haben. Aber auf jeden Fall harte Sache. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, darf ich euch nicht vorenthalten. Wahrscheinlich sitzen die noch an der finalen Szene, wo dann der Mann sich in Pepe den Frosch verwandelt. Und das ist die Special Effects, die noch brauchen. Ja, da waren auch noch zwei, drei andere sehr witzige Sachen, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen. Aber guckt euch den Trailer an, wenn ihr cringen wollt, ist es hart, sag ich nur. Warte, der Trailer sieht irgendwie so aus, als ob er wirklich ein Kack ist und aber irgendwie gleichzeitig auch zur Alt-Right geht. Und dann ist das Drama oder der Konflikt des Filmes, dass seine Fans irgendwann herausfinden, dass er Kack-Pornos gedreht hat oder was. Ich halt's nicht aus. Das ist merkwürdig. Reza Aslan likes this comment. Ja, zum guten Schluss noch. Hier gibt es Wissenschaftler, die sagen, Menschenfleisch essen wäre eine gute Variante, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Ja, und nachdem ein paar Leute gesagt haben, Kannibalismus wäre ja auch weniger schlimm als Tiere zu essen, ne? Und anderen kulinarischen Varianten. Also irgendwie kommt mir dieses Menschenessen, da sehe ich in letzter Zeit beunruhigend viele Stories drüber. Das ja, kollektiven Bewusstsein. Geht mir auch so. Die Nachrichten dürfen schreiben, dass man Menschen essen soll und bei mir wird rumgeheult, wenn ich sage, ich höre Hubschraubergeräusche. Ich halt's nicht aus. Die Welt ist ungerecht. Naja, nee, du musst das ja anders sehen. Die Hubschraubergeräusche, damit bedrohst du ja direkt die Progressiven. Das Menschenessen, das ist ja... Wir essen ja keine lebenden Menschen, wenn ich das mal so ganz trocken sagen darf. Wir essen auch keine lebenden Tiere. Das ist überhaupt nicht lebend. Das heißt, wenn ich sagen würde, ich würde gerne den Autor Hannibal Lecter, dann wäre das in Ordnung. Oder ist es dann immer noch? Ich hab dich zum Fressen gern, sagt man ja. Ja, aber haben die Leute. Ich empfehle den Leuten, ich meine, das ist natürlich okay. Die Empfehlung überhaupt zu dem Thema, halt sich den Film Silent Green. Im deutschen Jahr 2022 die überleben wollen anzuschauen. Der ist langweilig. Aber Mammon. Am Ende ist es spannend. Mammon. Ist spannend. Ja. Also ist halt 70er Jahre. Können wir den Ketzer loswerden? Also ich sag mal das so, also seit Metropolis ist kein guter Film mehr herausgekommen. Seitdem ging es mit dem Medium Film bergab. Ja. Metropolis ist schon ein guter Film. Der hat tolle Effekte und so, aber an sich ist die Geschichte ganz schön hohl. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Thea von Habu, die das Ganze geschrieben hat, als Fritz Lang nach Amerika gegangen ist, ist sie in Deutschland geblieben und hat weiter Filme für ihren angebeteten Adolf geschrieben. Also, nee. Das Titbit wusste ich nicht. Damit distanziere ich mich von Metropolis. Dieses Fritz Lang Cinematic Universe. Ja, und hier ist Sanakan sagt im Chat, das ist ein Film aus den 70ern und das erklärt sicherlich auch die Langsamkeit, die heute viele Leute als Langeweile wahrnehmen. Aber ich muss sagen, ich mag das sehr gern, wenn Filme sich Zeit nehmen. Ja, dann kann ich auch mal direkt eine Empfehlung raushauen. In der gleichen Scharte Harrison Bergeron. Ja. Scott Woodegard. Gibt es auch verschiedene Varianten, da gibt es auch einen Film von. Der ist aber auch eine relativ cool, aber nicht langweilig. Seltsamerweise. Auch eine sehr gute und kurze Kurzgeschichte. Tja, und eine Prophetie vielleicht sogar. Da essen sie noch keine Gehirne, aber da schocken sie sich gegenseitig mit Elektroschocks. Ja, und wir kennen ja auch noch wir wissen ja auch noch, wie das mit den Morlocks und den Eloy war in die Zeitmaschine. Die haben ja auch, die Eloy wurden ja dann sozusagen gezüchtet, damit die Morlocks sie essen konnten. Wer weiß, was uns noch alles bevorsteht. Wen essen wir denn dann? Essen wir den, der am günstigsten erhältlich ist? Das wäre aber wahrscheinlich dann rassistisch, oder? Weil, kann man ihn nicht dann einfach genetisch züchten oder so? Auch das warum züchte ich dann nicht gleich genetischen Schnitzel? Essbare Menschen. Auch genetische Schwein machen. Ich denke mal, da wird es dann auch darauf hinauslaufen. Deswegen ist das ja Quatsch auch. Aber auch, also, warum müssen die Leute, ist die Slippery Slope ist halt doch existent, ne? Das ist Kultur. Gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch ein Hole to the Ground. Ja, aber wenn du mit sowas anfängst, was wird als nächstes gesprochen? Ich weiß es nicht. Also. Als nächstes nach Menschen essen, ja. Elchhoden essen oder so. Aber ich meine, es gibt ja die Theorie, dass du politisch sozusagen das erklärst, dass die rechte Seite für Struktur und Ordnung steht und dass die linke Seite für Regression zum primitiven Urzustand steht. Da gibt es ja sozusagen die Linse. Und wenn du die News von Eating Human Meat liest, dann sieht halt die Linke, die Progressive da halt schon stark nach einfach Regression zu primitiven Urzustand aus. Meinst du, das ist jetzt rote Angst, wenn ich das nicht mag, Menschen essen oder wie? Genau. Kann ich die rote Angst dadurch besiegen, dass ich das Fleisch einfach durchbrate? Angst ist ja kein guter Ratgeber. Außerdem rote Angst ist es nur, wenn du keine Russen oder amerikanische Ureinwohner essen willst. Ja, ich brate das Fleisch durch. Dann ist es auch nicht mehr rot. Ja, also ich habe aber noch einen guten Grund, Mensch zu essen. Und zwar, es gibt ja dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Also, dann bin ich doch gerne ein Mensch. Aber Menschenfleisch und Schweinefleisch sollen sich schon ziemlich ähnlich sein, von daher. Also, aber ich denke, das nächste Tabu wird dann das Kinderkotelett sein. Wenn die Leute sagen, hier, guck mal, Lamm schmeckt da auch. Zigeunerschnitzel oder Kinderkotelett, ja, genau. Ja, genau. Tja. Wie bei Badesalz. Ja. Mein Schnitzel spricht mit mir. Also, er will doch Kinderschnitzel bestellen. Ja, aber Hauptsache, die haben in der Zeit, als sie noch gelebt haben, gleichberechtigt nach allen Religionen Unterricht zusammen gehabt. Dann finde ich es okay. So, Kinder, wir treffen uns dann nach dem konfessionellen Religionsunterricht alle unten zum Kinderschnitzel. Ja. Rituelle Opferung zur Nahrungsbeigabe. Steht eigentlich irgendwo im Koran, ob das halal ist? Wir hatten schon mal so einen Artikel. War das nicht das, wo... ich glaube, da hatte ich auch ein Einzelvideo zu gemacht nochmal mit diesem einen, was Ebel vorgelesen hatte von Heise. Oh Gott, ja, die mit der Nutte, die nackt unter ihren Kleidern ist. Ja, genau. Ja, sowas in der Art hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber ja. Das waren die Weltraumaffen. Geht in den Wald, aber passt auf, dass ihr keine Passanten esst. Genau, und fahrt nicht Fahrrad, wo nicht Fahrrad fahren dürft. Aber fordert trotzdem, was der Freiheit dient. Und zerschmettert, was ihr schadet. Ja, aber lasst euch nicht gendern, Leute. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald. Ne? Freiheit bedeutet nicht die Abwesenheit aller Regeln. Ja, im königlichen Garten, da gelten strenge Regeln, ich weiß. Ich komme aus Hannover, da gibt es auch ganz viele königliche Gärten. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt Fahrrad fahren darf. Vielleicht ist dein Atheismus die Wurzel für diese Verachtung gegenüber. Ja, dann wär's aber richtig berechtigt. Also jetzt gräbst du dir nur eine tiefere Grube, mein Freund. Nee, vielleicht, ich bin ja Agnostiker. Ich weiß, dass ich nicht sagen kann, ob ein Gott existiert. Ja, das ist sowieso totaler Humbug. Das ist komplette Semantik geprickelt irgendwie. Also ich würde gern meine eigene Religion gründen. Oh, das auf jeden Fall. Die Religion der diversen Teufelsanbeter? Ja. Oh, guter Hinweis auf dem Chat. Männer sind Schweine, die dürfen die Muslime dann schon mal nicht essen. Vielleicht hat der George auch. Ja, das stimmt. Aber naja, im Islam ist das wahrscheinlich dann wieder anders. Da. Wenn die sich 5-mal duschen oder so, dann geht das schon. Geht in den Wald und esst keine Leute. Wollt ihr noch das eiserne Gesetz der Institution hören, bevor wir ausklingen? Ich bin gespannt. The people who control institutions care first and foremost about their power within the institution, rather than the power of the institution itself. Thus, they would rather the institution see falling while they remain in power within the institution, then for the institution to succeed if that requires them to lose power within the institution. Okay. Alles ist soziale Hierarchie und Rangordnung. Und was uns Ewe jetzt damit sagen will, ist, es ist ihm lieber, wir nehmen seinen Artikel dran, als dass die Weltraumwaffen erfolgreich sind. Gut, merke ich mir. Genau. Von der Geschichte. Ah, du hast heute mein Buchschild-Tweet gar nicht raus. Ja, die hatten wir erst vor kurzem. Das hatten wir alles erst vor, ich glaube, noch nicht mal einen Monat. Also, Ewe. Ich weiß. Streng mich an. Ja, aber ich muss. Ja, aber das ist ja hier der Affenkanon, der hier vorangetrieben werden muss, damit wir das Affenkanon aufbauen. Okay. Liberal. Who Stole Feminism ist ein gutes Buch von Christina Hoff Sommers. Voller Kultur. Und The Blank Slate. Und irgendwann schreibe ich ein Buch über Kulturmarxismus. Um ihn zu zerschmettern. Das mit dem Bücherschreiben ist auch eine brotlose Kunst heutzutage, oder? Ja, ist es so. Aber war früher auch so. Also Fantasy und Kinderbücher, da geht wahrscheinlich ein bisschen was. Selbsthilfebücher sind gut. Young also, super. Also, schönes Restwochenende, ne? Forza Ferrari. Der schmettert den industriellen, kulturmarxistischen Komplex. Komplett. Komplett. Komplex, komplett zerschmettert.